Diese Folge ist keine Mystery Box, denn hier sind nur gute Sachen drin. Apropos gute Sachen, letzte Chance jetzt auf gute Sachen in Berlin, dann ist vorbei. Aber im Onlinehandel, da ist immer offene Tür. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der jetzt schon jeden Tag Weihnachtslieder singt. Hi René. Ja. Bitte hallo. Jetzt nicht. Achso, ich will gerade loslegen. Hallo und herzlich willkommen auch von mir dort draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 152. Ausgabe an diesem wunderschönen 27. November 2024. Und der letzte Fakt zur Sendung, er ist wieder da. Und wie immer dabei, Marc, schön, dass du es hergeschafft hast. Jo. Herzlich willkommen. Hi. Hallo René, hallo Stefan. Moin. Hallo da draußen. Ich begrüße euch wie immer sehr herzlich bei einer neuen Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Und Stefan, du weißt, wir haben wieder jede Menge Sendungen. Deswegen geht's gleich los. Dann geht's jetzt los. Ja, Leute, was ist los? Seid ihr in Weihnachtsstimmung? Es sind nur noch 4 Wochen. Noch nicht. Nein, noch nicht. Nein, keine Weihnachtsstimmung. Nee, war? Nein. Weihnachtsmarkt auch noch nicht gewesen? Nein, das ging ja auch nicht, weil letzten Sonntag war erst Totensonntag. Und wir wissen, am Totensonntag startet Weihnachtsmarkt. Richtig. Nein, nicht am Totensonntag, aber sondern eine Woche darauf. Ja. Genau. Also okay, das heißt, am Montag nach dem Totensonntag wird erstmal alles geschmückt. Ja, und hast du gemacht? Auffolgenden, nein, wir schmücken nicht. Nein, machen sowas nicht. Ich wollte schmücken, aber mir zahlt niemand den Strom für die Lichterkette. Ah, okay. Ja. Na gut, wenn nein, du jetzt. Ich wollte auf Berlin mich beziehen. Naja, vielleicht gibt es ja noch Lösungen. Ne? Wir haben bis letzte Sendung festgestellt, dass dass der Handel jetzt sich die Weihnachtsstimmung bezahlen lassen will. Hatten wir in der letzten Episode, glaube ich, darüber gesprochen. Das heißt, Preise steigen, damit die Weihnachtsbeleuchtung nein, das heißt war. Doch, wenn niemand zahlt, dann gibt es keine Weihnachtsbeleuchtung auf dem Kuhdamm. Und früher haben das alle selber finanziert. Ja. Unter den Linden ja auch. Ja. Ja. Sie haben es diesmal quasi auch selbst finanziert. Also der Senat ist nicht eingesprungen, Berlin hat nichts dazu gegeben, sondern es gab einen großen Spendenaufruf und ja. 2,5 Kilometer des Kuhdamms werden beleuchtet sein. Von Spendengeldern. Das heißt hauptsächlich irgendwie von Spendengeldern. Ich weiß nicht, wie viel sie da eingesammelt haben. Was war das irgendwie, 250.000 oder so? Ich weiß es nicht mehr genau, in der Abendschau, glaube ich, habe ich es gehört. Na, jedenfalls diese 2,5 Kilometer, das ist schon beachtlich, weil es geht dann wohl vom Wittenbergplatz bis zum Adenauerplatz. Wie lang ist der Kuhdamm an sich, weißt du das? Die kurze Antwort lautet, nein. Ja. Genau. Ah ja. Ja, nee, weiß ich nicht, also ist noch ein bisschen was, es geht hoch bis Halensee, aber vom Adenauerplatz bis Halensee, glaube ich, das ist, ich will nicht sagen, dass es vernachlässigbar ist, aber ab dem Adenauerplatz hört es schon so ein bisschen auf mit dem Einkaufsmeilen-Flair Richtung Norden oder Richtung Westen, besser gesagt. Aber um deine Frage zu beantworten, Stefan, nein, ich habe auch noch keine Weihnachtsdeko, aber bei mir hängt es damit zusammen, dass ich jetzt erst in die Weihnachtsstimmung reinkomme. Jetzt in diesem Moment? Nee, nicht in dem Moment, sondern in dem Moment, wo der Bart fällt. Stimmt, da ist er. Am 1. Dezember fällt er. Richtig. Wenn ich es nicht verpasse. Wir können dich gerne daran erinnern. Na, können wir den nicht irgendwie 0 Uhr 1 gibt's abreißen und versteigern, teuer, bei eBay oder so? Abreißen. Hallo? Sag mal. Ich möchte nicht alleine sein im Raum. Gut, dass Marco da ist. Nein, aber selbstverständlich, René, darfst du heute Nacht bei mir übernachten. Genau. Nicht besonders dran. Ja. Also auch nochmal für euch der Hinweis, der November und René ist natürlich jedes Jahr dabei. Ja. Und dann geht die Weihnachtsstimmung dann nahtlos. Es geht nahtlos in die Weihnachtsstimmung. Vom November. Weihnachtsfeier ist bei mir auch gleich in der ersten Dezemberwoche. Me too. Ja, bei mir auch. Nächsten Donnerstag. Ja, bei mir auch. Unternehmt ihr irgendwas? Ja. Hattest du schon von berichtet? Nein, ich glaube nicht. Wir sind im Sony Center am Potsdamer Platz. Dort gibt es eine Eisstockbahn. Also kannst du Eisstock schießen. Ich habe davon gehört. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Habe das noch nie gemacht. Finde es ganz toll. Die moderne Regeln Curling. Sind ganz einfach. Naja. In Langwitz ist auch eine Eisstockbahn. An der Eisbahn, die da in Langwitz ist, kannst du auch Eisstock schießen machen. Nur mal als Tipp. Cool. Falls du es so geil findest, dass du weitermachen willst, Langwitz ist ja nicht weit weg von dir. Das ist in der Tat richtig. Von Neukölln bis Langwitz, das ist ja quasi ein Steinwurf, wenn man ordentlich ausholt. Ja, und danach geht es dann eben schön zum Prepeln. Was der Berliner sagt, dass man danach schön essen geht. Okay, wo? Auch da am Potsdamer Platz wahrscheinlich? Ja, und zwar im Lindenbräu. Hm. Sagt mir nichts. Lindenbräu ist wie ein Gebräuhaus. Ja, ein Gebräuhaus. Das ist ein Brauhaus. Brauhaus, ja, jetzt weiß ich. Ist ja was für das Mann. Ist was Bayerisches und da kannst du zünftig dir was hinter den Knorpel spülen und ein bisschen was ins Gesicht drücken tun. Aber denk dran, Marc, der Hinweis, böse Erinnerung, ne, hattest du am Oktoberfest, ans Oktoberfest, mit dem Alkohol, war da nicht was? Hat er zu tief ins Glas geschaut? Nee, hat er doch erzählt, oder? War das nicht was? Woran glaubst du dich denn zu erinnern, Stefan? Verwechsel ich das Probleme jetzt mit Alkohol. Also mit zu viel. Du hast doch berichtet davon, dass du beim Oktoberfest warst, hier irgendwo in Berlin. Und ja, an der Spinnerbrücke. Richtig, stimmt, genau, da war das. Ja. Nee, und dann, wie war das mit Rauchen und Alkohol, oder? Täusche ich mich jetzt? Helf mir mal auf die Sprünge. Nein, ich kann dir nicht auf die Sprünge helfen, weil ich nicht weiß, worauf du hinaus willst. Okay, ob Marc ein Problem hat oder nicht, das können wir selber nachhören. Genau. René, er quatscht wieder nur Blödsinn. Es war nie die Rede davon, dass hier irgendjemand mit irgendetwas ein Problem hat. Na doch, das hat er. Das ging mal raus. Ich kann Stefans Andeutung lesen. Aha. Stefan, also was bedeutet, dass du ein Problem mit Alkohol hast? Nein, natürlich nicht. Ich habe kein Problem mit Alkohol. Irgendwas war. Wir verlinken das. Dann fragen wir gleich mal. Nein, René. Ich kann das nicht so im Raum stehen lassen. Ich hatte nur die Probleme. Ihr streut hier irgendwelche wilden Gerüchte. Also worauf wollt ihr hinaus? Stefan müssen mir auch die Chance geben, das irgendwie Stefan aus der Welt zu schaffen. Das müssen wir recherchieren. Das Gefühl, dass du beim letzten Mal Alkoholgenuss habe ich, ja. Ich Probleme hab, hattest. Ich habe da keine Probleme, nein. War dir schlecht? Sag mal. Ja. Nein, dann haben wir es doch geklärt. Ja. Redest du mit einem Fünfjährigen? Nee. Was wollt ihr schon von mir? Nein, nix. Stefan hatte die Vermutung, dass er sich mit jemandem unterhalten hat, der ein Problem hatte. Kann Stefan nicht für sich selber reden? Ich versuche es zu erklären. Also ich nein. Ihn ja wohl verstanden. Nein, Stefan muss das selber erklären. Wir nehmen es als Hausaufgabe mit und wir klären es in der nächsten Folge. Okay. Du möchtest dich nochmal explizit darauf vorbereiten. Ich höre mir das nochmal an. Weil warum kannst du nicht einfach sagen, woran du dich erinnerst und worauf du hinaus willst? Habe ich doch gesagt. Na, was denn? Na, dass du berichtet hast vom Oktoberfest an der Spinnerbrücke. Ja, und? Und ich glaube mich zu erinnern, dass du, da war irgendwas Negatives. Ob das mit Alkohol oder mit Rauchen war, ich kann mich nur dunkel erinnern. Und ich bin gespannt, ob ich recht habe. Ja, mach mal. Ich bin auch sehr gespannt. Hast du irgendwelche Notizen gemacht, wo du jetzt nachgucken kannst? Nein. Wir können den Podcast dann verstehe ich nicht, worauf es hinausläuft. Den Podcast nicht ich kann mich aber erinnern, dass Stefan ein Problem mit Alkohol hatte letztes Jahr beim Oktoberfest und ich habe dir die Haare zusammengehalten, während du gekotzt hast. Echt? Nee. Das kann natürlich gar nicht sein. Jeder, der Stefan kennt, weiß, dass er seine Perücken immer vorher abnimmt. Richtig. Gut, René, dann sag du doch mal deine Weihnachtsfeier. Nee, mir gefällt das nicht. Meine Weihnachtsfeier ist natürlich auch mit Alkohol getränkt. Aha. Nein. Also neben Koks und Nutten. Ja, genau. Ich fahre wie gewohnt nach Hannover und wir werden uns in eine Lokalität genüsslich italienisch speisen und im Anschluss, ich habe ja den Vorteil, ich sehe meine Kollegen nie, von daher braucht gar keine Aktivität geplant sein, aber ich weiß, es ist ein DJ da und so und das ist immer sehr entspannt. Also ist immer eine ähnliche Weihnachtsfeier sozusagen, oder? Genau, ist keine Aktivitätsweihnachtsfeier, was mir sehr entgegenkommt, weil ich da nicht so ein großer Fan von bin. Jedes Jahr ähnlich, das heißt Kontinuität ist momentan in deinem Alter sehr wichtig. Kontinuität ist in meinem Alter sehr wichtig. Aber ich hatte, um dem noch entgegenzusprechen, ein sehr schönes inkontinuitives Erlebnis. Hm? Eins, was noch nicht vorgekommen war. Oder möchtest du das von deiner Weihnachtsfeier erzählen? Ach, schön, dass du fragst, René. Ja, natürlich möchte ich von meiner Weihnachtsfeier erzählen. Ey, seid du von der erwacht schon? Nein, die ist genauso wie Marc seine am nächsten Donnerstag, am 5. Dezember. Ach, cool, jetzt zwei Tage später. Ja. Wir werden es drei teilen. Wir werden zuerst ins Montbijou-Theater gehen, am Montbijou-Park. Da soll so ein Erotiktheater, Märchentheater sein. Genau, da gehen wir hin. Die haben nämlich Kurzmärchen, so halbe Stunde. Aber es sind Erotikmärchen, verschiedene, für Erwachsene, ja. Ich bin sehr gespannt. Da ist ja super, weil der Tipp wurde mir neulich zugespielt. Ja. Das ist die sogenannte Märchenhütte. Die ist da schon seit Jahr und Tag. Ah ja, du kennst sie schon? Ich kenne sie, Tina war auch schon mal da, ich selber bin leider noch nicht dazu gekommen, da mal hinzugehen, aber mir war auch neu, dass die jetzt da so extreme Märchen für Erwachsene machen. Genau. Das wusste ich noch nicht. Ich weiß aber nicht, ob das Weihnachtsmärchen sind oder, also das kann sein, dass jetzt zur Weihnachtszeit spezielle Märchen. Egal, Hauptsache die Puppen sind leicht bekleidet. Ich kann nicht spoilern, weil ich noch nichts gehört habe, deswegen bin ich umso gespannter auf die nächste Folge, wenn du davon berichtest. Oh, jetzt habe ich. Wie frivol das wird. Jetzt war ich vom Puppentheater ausgegangen, das ist natürlich Quatsch. Das sind ja richtige Schauspieler. Ich glaube ja. Also nehm ich das mit den leicht bekleideten Puppen zurück und sage, ich hoffe, es gibt leicht bekleidete Darstellerinnen. Ich glaube, das kommt. DarstellerInnen. Du musst schon das richtig gendern. Das habe ich doch gesagt. Du hast es so doll zusammengezogen. Naja, das ist umgangssprachlich. Ach so, ja. Berliner Slang. Wir haben ja auch nicht so viel Zeit. Ja, also genau. Wie gesagt, das René Theater, hat schon wieder Durst, der muss dann saufen. Geht es noch auf den Weihnachtsmarkt. Das wird auch noch Teil der Weihnachtsfeier sein. Welcher und Weihnachtsmarkt dann? Wahrscheinlich Rotes Rathaus, ja. Ah, da ist doch mal der historische. Nee, warte mal, der historische ist da, wo vom Stadtschloss. Ja. Also ich denke, das ist der, oder kann, ja doch, ich denke und schon. Und der vom Roten Rathaus ist ja, ja auch eine Institution. Ja. Ja, stimmt. Und anschließend geht es dann auch noch gemütlich. Ich hätte den Weihnachtsmarkt in der Spätschen Baumschule empfohlen. Ja, der ist ein bisschen weit weg. Neue Spätstraße, auch an der Baumschulenstraße. Ja. Ja. Sehr schön. Auch nicht ganz leer, aber es ist schön weitläufig. Das heißt, verteilt sich da ganz gut und ganz zuckersüß. Wusste der zum Früh auf dem Weihnachtsmarkt Weihnachtsgeschenke gekauft hat? Nein. Also ich habe es irgendwo mal gehört. Irgendjemand, der das sehr traditionell angeht, der geht auf den Weihnachtsmarkt, um dort zu gucken, was er an Weihnachtsgeschenken kauft. Und deswegen heißt es ja auch Weihnachtsmarkt, weil es ein Markt ist, der offenbar das Weihnachtliche unterstützt trägt. Die wieder ein Stückchen Kultur, was einfach verloren gegangen ist. Können wir mal genauer recherchieren oder lassen wir uns recherchieren? Ja. Ja, aber von wem? Ja, von irgendjemandem da draußen, der zuhört. Ach so. Oder wenn es uns ganz mal gucken, welcher von den beiden Zeit hat. Ja. Übrigens, ihr zwei da draußen, ihr hört auf, so wild auf unseren Podcast zu klicken. Wir wurden schon wieder, uns wurde Upload gesperrt. Ja, also sollte es zu Unannehmlichkeiten in letzter Zeit kommen, technischer Natur, wir sind dran. So ist es. Obwohl, wir können da gar nicht viel machen. Wir müssen nur Gewehr bei Fuß stehen und gucken, wann die Gegenseite, mit der wir da zusammenarbeiten, wann die wieder funktioniert und dann das Knöpfchen drücken. Ja, aber es kann ja sein, dass jemand heiß sehend auf den Podcast wartet und Stefan gerade noch in der Irritation steckt, wo er hochladen kann. Genau. Ja. Na? Gut. Weihnachtsfeier? Ja. Haken. Haken dran. Wir berichten. Weil ich muss unbedingt loswerden. Ich habe was Tolles erlebt. Oh, aha. Jetzt. Ich bin durch Zufall, ich weiß gar nicht wie, im High-Five-Tunnel in der Uber-Arena beim Eisbärenspiel gelandet. Ach, das, ja. Ja, ich hatte Gelegenheit. Doch. Ja, das war ich. Hast du nicht gedacht, dass ich das war? Ja, ja, genau. Ja. Weil Stefan erzählte was von Mörder-Doppelgänger. Ja, ja. Stefan, falls du es nicht wusstest, das war wirklich ich. Ja, weiß ich doch. Ich war nur gut dekoriert und sah deswegen nicht aus wie gewohnt. Aber du sahst nicht aus wie ein Eisbären-Fan. Na komm, ich hatte eine Eisbärenmütze auf, ich hatte einen Eisbären-Schal um. Ja, und diesen, diesen unsäglichen Schnurrbart. Aber kein Trikot. Das hat noch gefehlt, das Trikot. Ja, und ich bin in diesem High-Five-Tunnel, der ist im Prinzip, wenn man sich die Eisfläche vorstellt, an einer Ecke der Eisfläche ist eine Öffnung und dahinter ist ein Tunnel. Wo die Spieler Tunnel einlaufen. Und dieser Tunnel wird High-Five-Tunnel genannt, weil die Spieler dort einlaufen. Mhm. Und es ist cool, die mal so hautnah zu erleben. Also ist immer schön, was man aus dem Fernsehen kennt, dann mal auch zum Anfassen zu sehen. Was kann man mit den Spielern machen im High-Five-Tunnel? Ich muss sagen. Rate, Stefan. High-Five mit der flachen Hand ins Gesicht. Was ich im Sport schon immer festgestellt habe, also in den Sportarten, wo ich unterwegs war, dass die Spieler und Vereine sehr um ihre Fans sich kümmern und um die Presse. Mhm. In beiden Fällen habe ich schon sehr schöne Erlebnisse gehabt, die halt gezeigt haben, wie wichtig den Vereinen halt eine gute Außenwirkung ist. Und bei dem High-Five-Tunnel ist es so, da kann man sich als Dauerkartenbesitzer, der ich jetzt nicht bin, aber ich hatte, ihr kennt die Verstrickungen, hatte Glück, da reinzukommen, kann man dort halt stehen, da wird eine Gruppe dann, man bewirbt sich quasi für die Stelle da und dann, wenn man Glück hat, kommt man dann dahin und darf dann da stehen. Das sind nicht viele, die da stehen. Deine Erzählung begann so, als ob das ein Zufall gewesen wäre, als ob du da irgendwie... Ja, weil ich sollte eigentlich gar nicht hin, genau. Ich habe den Platz von jemandem eingenommen, der hätte da sein sollen und der aus gesundheitlichen Gründen nicht konnte. Mhm. Und da habe ich den Platz quasi eingenommen. Und genau, was ich halt cool finde, ist, dass die Spieler, das ist dieser Tunnel ist direkt an den Umkleidekabinen, das heißt, die Spieler kommen aus den Kabinen raus, einzeln, und stellen sich dann in Schlange zum Einlauf an. Und die Spieler beim Eishockey fistet man. Und ich wurde quasi von einem anderen Spiel gefistet, also von jedem Spieler aus der Mannschaft. Wohin wurdest du gefistet? Das ist jetzt gefährlich, wenn Faust du jetzt weiterredest. Faust. Wir sind ein ganz normaler Berlin. Eine Ghetto-Faust. Ja, eine Ghetto-Faust. Die machen halt denen ihre Begrüßung, die haben ja den ihr Abklatschen ist, aufgrund des riesigen Handschuhs, klar, den die haben, ist das mit dem Handschuh eine Ghetto-Faust zu machen. Und das machen die jedem Einzelnen, der da steht. Ja. Also die sind jetzt nicht so, dass die einfach nur ihr Ding da tun, sondern die nehmen das wirklich ernst und kümmern sich um jeden Einzelnen, und ja, dann wird da gecheckt. Das ist ein Erlebnis. Und das war sehr cool gewesen. Wie lange hast du dir deine Hand nicht gewaschen danach? Stimmt, das habe ich jetzt irgendwie vergessen. Ah, Mist. Ich habe aber die Leute beim Rausgehen, habe ich die anderen dran schnuppern lassen. Ah, und da muss man sagen, so ein Eishockeyspieler riecht schon sehr extrem. Ja, der hat ja auch. Allein wenn er aus der Kabine kommt. Ich habe Footballspieler jahrelang gerochen, aber das war nochmal eine Dimension. Ist ja auch ordentlich warm angezogen, dick eingekleidet. Wir haben wohl selber mal gesagt, wir sind die Eisbären, und in unserer Umkleidekabine riecht es auch so. Ja. Und ich muss sagen, es hat ein bisschen, um Berlin-Bezug beizubehalten, es hat ein bisschen nach S2 gerochen. Deswegen vielleicht. Ja. S2. Nicht U8. Ja, S2, da fährt öfter mal dieser Rollstuhlfahrer mit dem faulenden Bein durch. Oh. Aha. Das sagt mir nichts. Ich fahre fast nicht täglich S2. Auf nicht meine Jodel, auf dieser Studenten Social-Media-Plattform hat er auch den Namen Stinky on Wheels. Mhm. Und das ist wirklich so extrem bei dem. Den riechst du schon, wenn der im Nachbarwagen ist. Und wenn der einmal durchgerollt ist, kannst du diesen Wagen eigentlich nur noch zwei Tage lüften. Grundreinigen. Ja, verstehe. Das ist wirklich barbar. Dieser arme Mensch. Ja, das hängt natürlich da dran. Genau. Nee, und das nächste Erlebnis wird sein, aber dafür bin ich definitiv angemeldet. Ich sitze auf der Spielerbank während des Warm-Ups. Da bin ich ja sehr, sehr gespannt drauf. Während des Warm-Ups? Musst du aufpassen, während dass du keinen Puck abkriegst. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Geht mir beim Volleyball, beim Einschlagen auch so. Helm besorgen. Du bist da in der Schusslinie, wenn die sich da einschlagen und einspielen. Die haben ja so eine Bande. Ich werde dahinter hocken und dann so drüber. Ja, naja. Aber ist auch cool. Ist ein tolles Erlebnis, finde ich. Ja, und definitiv. Egal, welche Sportart, ne, ob du jetzt nur Einlaufkind beim Fußball bist dort im High-Five-Tunnel stehst. Oder High-Five-Tunnelkind. Ja. Ja, nee, also ich wollte nur sagen, ich war Ersatz für ein vierjähriges Kind. Nein. Was dann jetzt geweint hat, natürlich. In den Spieler Hand in Hand reingelaufen. Hm. Würde ich dir gleich zutrauen, René. Ja. Freut mich, wenn du ein schönes Erlebnis hattest. Ja. Und ich hatte noch ein weniger schönes Erlebnis. Aha. Toilettenthema ist voll euer Ding. Da könnt ihr jetzt gut mitreden. Haben wir schon. Ist voll unser Ding. Ja, haben wir schon. Ihr da draußen, also, falls ihr es noch nicht wusstet. Über Toiletten haben wir schon so oft gesprochen. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Was für eine Scheiße kommt jetzt? Ich war in der Mall of Berlin. Ja. Und wollte, weil ich dort deine Notdurft hat Zeit verbracht habe. Ich habe blöderweise kurz vorher einen Kaffee getrunken, habe unterschätzt, wie schnell ein Kaffee wieder ans Tageslicht möchte und wollte da genau meine Notdurft verrichten. Und da wollten 2 Liter Kaffee wieder an Land. Ja. Aber nicht in einem Zug. Ja. Und das Ding war, ich bin zu den Toiletten und auf einmal ist da eine Sanifair-Schranke. Sanifair, darüber hatten wir doch. Da dachte ich, wo sind wir denn hier gelandet? Hast deine Gutscheine nicht beigehabt. Und in der Vergangenheit war es schon so, dass die aggressiven Toilettenfrauen da sitzen, jeder will ja da einen Cent aus dem Kreuz leiern. Das ist mal so geil, wenn sie so Kleingeld in der Tasche haben und dann immer mit der Hand drin rumwühlen, damit es möglichst laut ist, um dich zu animieren. Achso, siehst du, die haben da schon aggressivere Touren gefahren, die haben dich aktiv angeschaut. Also die haben dich und den Teller gleichzeitig angeschaut irgendwie, dass du sofort wusstest, was du machen willst. Und man wurde auch angesprochen. Ja. Und jetzt meine Frage an euch. Wenn dort eine Lokation ist, wo ihr esst, zahlt ihr dann? Wo eine Lokation ist, wo wir essen? Wenn du in einem Restaurant? Ja, wenn du irgendwo isst. Mein Essen zahle ich. Bezahlst du deine Toilette? Nein. Ach so, naja, eigentlich? Nee, nein, Regel nicht, üblich nein. Ist es doch so, du kommst rein ins Restaurant und dann kannst du selbstredend auch die Toiletten benutzen. Ja. Und gegebenenfalls ist ein Schildchen dran. Ach, übrigens, für Nicht-Gäste kostet es eben 50 Cent, einen Euro sonst irgendwas. Ich dachte, es wäre so, dass Restaurationen, dazu gehören ja auch so eine Food-Lounges dann, zwingend eine Toilette anzubieten haben, wenn man sich bei ihnen hinsetzen kann. Ich dachte, dass sie dann eine Toilette haben müssen. Na, nee. Das mit dem hinsetzen können ist so eine Sache. Es kann trotzdem als Stehimbiss immer noch gelten. Aber ein Stehimbiss muss ja ein Klo haben? Aber du bist doch. Der muss kein Klo haben. Nein. Also es da gibt es dann eine klare. Muss ein Klo ja. Da gibt es eine klare Grenze zwischen etwas, was eben im Zoo ist und wo du gedeckte Tische hast etc. Und dann gibt es irgendwo die Grenze, wo du denkst so, ja, das ist jetzt hier so ein Imbiss, aber hier kann ich auch sitzen. Aber wenn es eben nur ein Imbiss ist, dann ist er nicht dazu verpflichtet, weil eigentlich ist das nur zum Hinkommen, so wie an einer Currybude oder so oder beim Döner. Etwas. Ja. Nicht ein Drive-In. Nein. Du gehst dorthin, zum ganz normalen Imbiss, Dönerladen, Currybude etc., bestellst dein Essen, nimmst es mit und gehst weg. Und wenn er zufälligerweise der Meinung ist, er hat noch so viel Platz in seinem Laden, um dort etwas hinzustellen, wo man sich dran setzen kann, dann ist das schön für den Gast, aber es qualifiziert ihn dann noch nicht als Restaurant. Genau, also du unterscheidest zwischen Steh- und Sitzgastronomie. So, ja. Okay. Ja. Ich habe es aber weiter recherchiert. Aber du bist ja in einem Center gewesen, darauf beziehst du dich doch, ne? Darauf beziehe ich mich, dass dort die Möglichkeit war zu sitzen und länger, das ist ja dazu die Sitzgastronomie meines Erachtens sein, dort länger zu verbringen, mich mit Speisen zu versorgen, die ja noch zwangsläufig irgendwann mal wieder. Aber das ist, glaube ich, dann eher eine andere Situation, weil das ja im Rahmen des Centers stehen ja Toiletten zur Verfügung. Und deswegen, denke ich, gibt es da keine Verpflichtung. Die Sitzgelegenheit wird vom Center dir geboten und nicht von der Restauration. Ja. Also ich hab das genauer recherchiert. Ich glaube, also was ich herausgefunden habe, ist Folgendes. Sitzgastronomie, nennen wir es mal so, ist nicht verpflichtet, kostenfreie Toiletten anzubieten. Wir reden von kostenfreien. Das ist nicht verpflichtet, das ist aber komplett Standard und wird als Service angesehen und ist deswegen überall verbreitet. Ich glaube aber, den Punkt habe ich jetzt nicht recherchiert, sie müssen Toiletten da haben, die aber wie gesagt nicht zwangsläufig kostenlos sind. Und in dem Center ist es dann eben der Fall, da sind Toiletten vor Ort. Also ich glaube, wenn du eine Food Lounge planst, musst du Toiletten anbieten. Ja. Da gehe ich fest von aus. Aber ist auch egal. Also der Zwang, anders als man es kennt, ist nicht, dass man da nicht sitzen darf, dass man da kostenlose Toiletten hat, sondern der Zwang liegt wahrscheinlich wirklich nur in der Toilette, dass eine da ist. Das heißt, im Restaurant nicht bezahlen zu müssen, ist eigentlich nur Service des Restaurants. Also ich sage mir immer, ich zahle natürlich auch gern für die Toilette, wenn die entsprechend auch aussieht. Das ist nämlich auch noch ein Punkt. Wenn die Toilette betrieben wird durch den Betreiber und der hat eine Putzfrau dahingesetzt, dann muss der Toilettenmann natürlich auch, dann muss das Toilettenpersonal vom Restaurant bezahlt werden. Wenn aber, so wie bei Sanifair, sich der Toilettenservice dort einmietet, dann muss der Gast die Toilette bezahlen. Das ist wohl auch noch was zu gang und gäbe ist. Und ein zweiter Mythos, es gibt Leute, die denken, dass man das Recht hat, überall auf Toilette zu gehen und seinen Notruf verrichten zu dürfen. Und das ist sehr interessant, weil im Prinzip stimmt das schon, aber du wirst nie vor Gericht damit durchkommen, dass sich jemand nicht auf Toilette gelassen hat. Das Ding ist nämlich, dass das Hausrecht dann doch vorgeht. Das ist da drüber, genau. Also es gibt tatsächlich das Recht, auf Toilette gehen zu dürfen, offenbar. Auch das können wir gerne nochmal im Detail recherchieren und die Geschichte des Toilettengangs analysieren. Langweilig. Echt, findest du? Wart ihr schon mal im Supermarkt auf Toilette? Ja. Nee, im Supermarkt nicht. Noch nicht. Aber Kaufland. Das Wildfremdeste, wo ich mal auf Toilette war, waren Toys R Us. Okay. Den darf ich nennen, den gibt es nicht mehr. Stimmt, ist jetzt pleite. Ist jetzt Smith Toys. Stimmt, genau, so heißen die jetzt. Ja, schönes Thema, René. Toilette, ja, immer wieder gern gesehen. Schönes Thema. Und wenn wir schon mal bei Toilette sind, kurze Anekdote, warum ist am Moritzplatz im Modulor, in einem großen Bastelgeschäft, der auch Toiletten hat, das Licht zu dunkel auf den Klos? Also besser gesagt bläulich-lila? Ach, da war irgendwas. Das habe ich das doch ist vermutlich Schwarzlicht, das bringt irgendwas zum Leuchten, nämlich weiße Flächen. Es ist wirklich dunkel und Mouche-Bubu, würde man sagen. Irgendwas habe ich neulich mal gehört. Würde man sagen, wer würde das sagen? Und bei welcher Gelegenheit? Hängt mit Drogen zusammen? Mouche-Bubu-Licht. Ja, es hängt mit Drogen zusammen. Das habe ich nämlich, war irgendein Witz neulich. Es hängt mit Drogen zusammen und Marc darf jetzt raten. raten. Ja, genau. Ich kann mich da erinnern. Irgendwie habe ich das mal überhaupt nicht. Warum ist wegen Drogen das Licht auf den Toiletten so dunkel? Naja, okay, damit man da eben nicht so gut konsumieren kann. Was kann man bei blauem Licht besonders schlecht konsumieren? Alles. Na, es gibt eine Sache, die kann man besonders schlecht konsumieren. Bei blauem Licht? Ja. Keine Ahnung. Spritzen. Wenn du die Vene nicht siehst. Ach so, aha. Genau, da. Ja, das ist der Grund, genau. Hatte mich mal gewundert, warum das Licht im Modulor am Moritzplatz so dunkel ist. Der Moritzplatz ist ja Hochburg. Sagt du meinst man, ich habe noch nichts gesehen. Du meinst einen Drogenschwerpunkt. Aber ich habe da noch nichts gesehen. Also sagt man wirklich? Ich habe es auch neulich zum ersten Mal gehört, aber ich weiß nicht mehr, in welchem es war, aber wahrscheinlich. Moritzplatz hat nur die eine traurige Geschichte, dass Just Music nicht mehr da ist. Just Music? Ja, ein sehr großes Musikgeschäft. Ein Musikgeschäft oder ein Plattenladen oder Musikinstrumente? Musikinstrumente, okay. Wo ich Stunden verbracht habe an verschiedenen Musikinstrumenten. Hm. Ich glaube, in jedem Geschäft mit Musikinstrumenten könnte ich Stunden verbringen. Ja, aber der stationäre Handel wird immer weniger. Stirbt. Dann nehmen wir vielleicht mal auf an der Spichernstraße in West-Berlin, weil da müsste es ja auch noch diesen einen großen Musikladen geben. Wen gibt es denn noch neben Jazz Music? Ich überlege gerade. Es gibt noch einen anderen. World of Music. Denkt ihr noch einen aus, Stefan? Musicland. In Musicland ist es wahrscheinlich. Musicland. Oder es ist Music Heaven. Okay. Oder Heaven Music. Es gibt ja in Berlin zwei Attraktionen, von denen wir uns auch verabschieden müssen. Ne? Und zwar habt ihr noch eine Woche Zeit, wenn dieser Podcast rauskommt. Sehr gut, Stefan. Worum geht's? Einmal schließt das Sea Life für immer. Egal. Warum? Warum ist es egal? Ist doch eine coole Attraktion gewesen. Obwohl ich muss sagen, ich war da gewesen. Mhm. Ich fand es cool, dass du auf so kleinem, engen Raum so verschiedene Gewässerarten und deren einheimische Fische dargestellt wurde. Ich glaube, die Fische fanden es nicht so geil. Ja, aber man munkelt. Na gut. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, als ich da einmal war und auch diesen Fahrstuhl genutzt habe. Das war schon ein cooles Erlebnis, muss ich sagen. Da bin ich auch froh, dass ich das mal gemacht habe. Genau. Leider ist es ja dann irgendwann geplatzt. Da bin ich froh, dass ich das nicht an dem Tag gemacht habe. Ja, gut. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Und Punkt Nummer zwei ist Little Big City. Oh. Das ist doch diese Miniatur am Alexanderplatz. Stadt, ne? Genau. Am Alexanderturm. Ja. Am Alexanderturm. Was ist schon drin? Da war ich leider noch nie. Nein. Ja, kann ich bitte empfehlen. Wo? Little Big City. Ist es im wo? Alexanderturm. Alexa? Nee, ist was ist der Alexanderturm? Nee, ist es nicht im Alexanderplatz, im Fernsehturm? Little Nein. Big City, so heißt das. Ich guck gleich nach. Ja, das habt ihr schon dreimal gesagt. Ja. Ich wollte wissen, wo genau. Ich gucke nach. Wo irgendwo am Alex. Irgendwo am Alex. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja, dann ist es am Alexanderplatz. Okay. Little Big City. Es gibt doch, gibt es da nicht auch noch eine Alternativveranstaltung für Leute, die auf Miniaturwunderwelten nach Hamburger Vorbild stehen? Es ist direkt im Alexanderturm. Also im Fernsehturm. Am Fernsehturm. Also unten am Fernsehturm. Fernsehturm. Okay. Ja. Okay, Alexanderturm, und, ich bitte dich. Und das andere heißt Loks, glaube ich. Ja, LOX. Ja. Gibt es das auch? Das ist und war im Alexa. Im Alexa, genau. Siehst du, ich kann mich erinnern, im Alexa war es. Im Alexa, oberste Etage, war es gewesen, weil da ist jetzt eine Bowlingbahn. Ja, eben. Das heißt, das Loks gibt es auch nicht mehr? Das Loks schon nicht da oben nicht mehr. Das ist komplett eine Bowlingbahn und eine riesige. Das ist schade. Das berührt mich deutlich mehr als das Sea Life. Joa. Also Little Big City kann ich empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, wie es vom Preis her ist, aber es ist ganz cool gemacht, weil dort auch so ein bisschen die deutsche Geschichte in Miniatur nachgebaut ist. Ich glaube, am 13. Dezember schließen die Dann müsst ihr euch beeilen. Wenn dieser Podcast hier rauskommt, habt ihr nur noch ein paar Tage Zeit, dieses Erlebnis zu genießen. Ja, schade drum. Zu Loks habe ich jetzt nichts gefunden und den Musikladen in der Spichernstraße muss ich mir nochmal im Detail raussuchen. Ja. Hast du eine Hausaufgabe? Apropos, wir hatten auch noch eine Hausaufgabe. Hast du die Hausaufgabe? Du, ja, ich wollte gerade sagen, René hat jetzt erstmal Pause. Jetzt können wir mal ein bisschen was erzählen. Mach mal. Hast du eine Hausaufgabe aufgehabt? Nein. Doch. Nein. Der Marc, der passt einfach nicht auf. Das gibt einen Eintrag. Das ist dein Tanzstudio. Du hattest eine Hausaufgabe. Stefan redet wieder eine halbe Stunde lang um den heißen Brei. Du musst die Folgen besser hören. Es geht um Limbo. Wir hatten letztes Mal vom Limbo gesprochen und die Frage war, wo kommt der nur her? Wo kommt der Limbo her? Was hat meine Tanzstudie damit zu tun? Weil wir im Bereich Tanzen waren dabei. Also, ich schreibe mir als Hausaufgabe auf. Mach mal bitte. Hausaufgabe für René. Wir schieben Hausaufgaben. Es ist wie in der Schule. Richtig. Die Geschichte des Limbus. Nee, ich kann sie dir sagen. Den kannst du streichen. Achso, hast du selber recherchiert? Ja. Hallo, ein Vortrag von Stefan. Das liegt daran, weil ich den Podcast höre. Limo Number 5. So, also hast du das nur erwähnt, um also zu diskreditieren. Hättest du auch einfach vortragen können. So. Und da kommt der Ben. Er hatte seinen Schlimmsten. Ja, der ist ja ungetragen. Jo. Scheiße. Ungetragen. Muss jetzt auf die Kamera werfen. Nee, den zieht der Maul ja gar nicht. Ach so. Der Ben. Ein Spaßvogel. Ja. Viel Spaß beim Hören. Wir erinnern nochmal an das Mahon-Prinzip. Folge XYZ. Genau. Ja. Genau. Da hat er den Schlippern auf den Kopf getragen. Ja. Gib nochmal bei den Tipp ab, wo der Limbo herkommt. Der Limbo ist ein Tanz, der von einer Insel im Pazifik kommt. Und der wurde so getanzt, weil die Türen waren so niedrig. Und wenn man eine Party verlassen wollte, dann hat man in tanzender Bewegung quasi die Party verlassen. Mhm. Und durch die niedrigen Türen musste man in diese Beugehaltung. Was sagst du? Ich klinge mich wieder ein, wenn es interessant wird. Okay. Warte, ich hab's. Und zwar, das kommt vom Stabhochsprung. Nein, völlig falsch. Stabtiefsprung. Hat seinen Ursprung auf der westindischen Insel. Hab ich doch gesagt. Trinidad und Tobago, ja. Wer kennt es nicht? Und da gab es eine Tradition, denn der Limbo wurde traditionell eine Woche nach einem Begräbnis getanzt. Eine Woche danach? Ja. Ist bloß blöd, weil traditionell sterben ja hauptsächlich alte Leute. Nur stell dir mal vor, wer kommt da zu der Beerdigung? Freunde andere und Bekannte, andere alte Leute und ja. Die tanzen da traditionell Limbo. Klingt aber nicht nach einer guten Idee. Ja. Aber hast du Informationen, warum man da eine Stange spannt? Oder ist die Stange nur, dass wir uns die jetzt hingemacht haben und in Wirklichkeit ist es die niedrige Tür, von der ich erzählte? Nein, das ist einfach ein karibischer Tanz und da ist halt nur beschrieben, wie man den tanzt. Warum der jetzt so getanzt wird, weiß ich auch nicht. Okay, das heißt, ich kann mir meine Hausaufgabe wieder aufschreiben. Du kannst es gerne ergänzen mit Fachwissen. Limbo-Vortrag. Ja. 30 Minuten. Ohne ChatGPT. Plus, minus. Genau. Ja, ja. Ich gehe in eine Bibliothek dafür. Apropos Fachkräftemangel. Es gab eine, eine lustige Geschichte. Endlich lernst du noch Überleitung machen. Ja, natürlich. So, mit dem Hammer. Ja, richtig. Ne? Es gab eine lustige Geschichte aus Köln und ihr könnt ja mal raten, was da schiefgegangen ist. Es gab nämlich eine Automatensprengung. Ja, ich weiß es. Und die ich Leute sind ohne Geld davon gekommen. Also sie sind nicht davon gekommen, die wurden geschnappt, was? Aber sie konnten kein Geld mitnehmen. Warte. Und jetzt euer Tipp. Ich tease das besser an. Ja. Sie sprengten einen Automaten und gingen ohne Geld nach Hause. Hm. Was ist passiert? Der Automat war leer. Nein, der war voll. Ja. Sie sprengten einen vollen Automaten. Danny weiß es, ne? Ja. Hast du mitgekriegt? Ja. Ja, ist aber nicht das erste Mal passiert. Ist sogar schon bei mir um die Ecke passiert. Ja. Da haben sie, damals wurden die Automaten nicht gesprengt, sondern man hat sie mit einem Auto aus dem Laden gezerrt. Stimmt, das gab es auch und mal. Und dann fehlte plötzlich der Kontoauszugsdrucker. Genau, die haben leider statt dem Geldautomaten den Kontoauszugsdrucker gesprengt und haben Kontoauszugspapiere bekommen. Das geschieht ihnen recht. Ja. Ich hasse Kriminelle. Das ist Fachkräftemangel. Die waren nicht richtig eingearbeitet. Ich habe sogar gehört, also man munkelt ja, dass das Banden aus dem Nachbarland sind. Mhm, aus Holland meistens, ne? Ja, ich wollte jetzt das Land nicht diskreditieren. Deutschland hat ja noch andere Nachbarländer. Genau, es gibt andere dämliche Nachbarn da draußen. Nee, aber da hat ja es wird oft gesagt, dass sie aus Holland kommen. Der ehemalige Podcast zu breit für Sessel hat ja darüber mal ausführlich berichtet. Oh, der ehemalige. Ich glaube, darüber müssen wir auch nochmal reden. Ja, nächste Hausaufgabe. Nein, schöne Grüße an... Ich will das jetzt so nicht zwischenschieben. Ich habe daher noch eine Frage dazu. Ach so, okay. Ja, also es waren 18- und 34-Jähriger, also ist schon... Ja. Musste man schmunzeln. Ich habe sogar gehört, es gibt da zum Üben, ich habe irgendwo eine Doku. Zum Üben? Man kann das üben? Ja, es gibt Übungsgelände dafür in Holland. Die wurden schon ausgehoben. Ja, schön. Da lernen die wo sie das platzieren müssen, den Sprengstoff und so eine Geschichten. Und da knallt es auch öfter mal. Und da ist nämlich mal einer gestorben dabei beim Üben. Ja, weil es ist ja auch schon vorgekommen, dass die den sprengen wollten. Der ist nicht hochgegangen. Und dann hat der erste Kunde am Morgen die Sprengung abgekriegt. Das ist auch nicht so schön. Ja, das kann halt alles passieren. Ne? Ja. Also, naja. Gut, wenn man sein Geld trotzdem kriegt dann. Ja. Würde es das Problem... Bargeld ist tot. Ich wollte gerade sagen, würde es das Problem auch geben, wenn es kein Bargeld gäbe? Nein. Dann gibt es andere Probleme. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn wir schon mal bei Bargeld und sind, habt ihr das Mega Gefühl... Überleitung. Habt ihr das Gefühl, dass Bargeld gerade in der Abschaffung ist? Begriffen ist, ja. Weil... Ist mich, auf dem absteigenden Ast. Für mich schwankt das Bild ganz toll. Also es gibt Orte, also zum Beispiel Uber Arena, da ist es so, die nehmen gar kein Bargeld mehr. Ich habe es noch nicht begriffen, das wollte ich, konnte jetzt leider aufgrund der Kürze der Zeit nicht mehr hinterfragen, wie das mit dem Becherpfand dann läuft. Aber ich habe gehört, es gibt Rücküberweisungen. Also keine Ahnung, wie das läuft. Habt ihr eine Ahnung? Weil du kriegst ja dann einen Trinkbecher mit Pfand und das ist ja nicht wenig Pfand auf so einem Becher. Okay, werde ich mal hinterfragen. Andererseits höre ich aber auch von Stellen, wo du nur bar bezahlen kannst. Die Situation habe ich auch schon gehabt. Ja, da weiß man, warum man nur bar zahlen kann. Aber da gab es ja neulich ein gutes Beispiel in Restaurants. Und man weiß, warum man da nur bar bezahlen kann? Ja, ich möchte ja keine Tricks verraten, aber wenn du ein Restaurant hast und Geld am Fiskus beibringen willst, dann ist das bar relativ gut gewährleistet. Ja, offiziell heißt es aber auch oft, dass die Kreditkarteninstitute für diese Kartenleser und so weiter ordentlich Gebühren die haben wollen. Gebühren, das stimmt ja auch. Genau. Das stimmt ja auch. Ja, aber da gab es doch vor einer Woche einen interessanten Fall. Ich war in der Mittagspause mit meinen Kollegen, wollte zahlen mit meinem Google Pay Account und es ging nicht. Ja, das ist aber sehr exotisch. Nee. Und was war? Eine weltweite PayPal-Störung. Oh. Aber du bezahlst mit deinem Google Pay über PayPal? Ja, das ist verknüpft. Jo. Ach, du hast ja ein Android, du hast ja sogar eine PayPal-Kreditkarte dann, ne? Genau. Und das ging nicht in dem Moment und so viel zum Thema, wie cool das ist, wenn das Bargeld abgeschafft wird. Also wolltest du eigentlich mit PayPal bezahlen über Google Pay? Ja, so mache ich das ja. Hatten wir darüber schon gesprochen, weil ich finde es mega geil. Du hattest das mal angesprochen, Wenn du PayPal hast und du verknüpfst mit, also am iPhone, an einem richtigen Telefon, wie dieses hier, da verknüpfst du dein PayPal ja dann mit Apple Pay, so einem anderen Telefon. Androiden-Telefon. am Android-Telefon verknüpfst du es mit Google Pay. Und wenn du es mit Google Pay verknüpfst, erstellt PayPal eine Debit-Card. Das heißt, du bezahlst nämlich da gar nicht eine virtuelle. Ja, eine virtuelle. Ich habe eine. Aber das Gute ist, du kannst plötzlich mehr nutzen, weil du kannst bezahlen, als hättest du eine EC-Karte. Das ist eine Kreditkarte. Und mit dem Apple Pay geht das leider nicht. Er hat gesagt Debit-Card. Kreditkarte. Es ist eine Kreditkarte offiziell. Also Credit, nicht Debit. Es müsste eine Kreditkarte sein. Es ist eine Debit-Card. Nein. Ich würde sagen, es ist eine Kreditkarte. Du würdest es sagen. Hausaufgabe. Ich glaube, es steht, guck mal auf dein Handy, es steht drunter sogar. Muss ich jetzt auf mein Handy gucken? Ich lege mal meinen Mikro-Codes weg. Egal, aber der geile Nutzen ist, dass du dann eben eine Karte hast, mit der du ganz normal, als hättest du eine EC-Karte mit entsprechender Funktion zahlen kannst und bei Apple geht das leider nicht. Du hast dann, habe ich recherchiert, weil ich das geil fand. Mhm. Weil, das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal, wohl wahr. Hier steht Debit. Ja, es ist eine Debit-Karte. Zeig. Da steht Debit, ne? Da, ja. Das ist eine richtig legitte Debit-Card jetzt. Nee, das ist super. Das ist wirklich ich mega. Allein deswegen würde ich mir ein Zweitelefon zulegen. Mega. also finde ich auch absolut positiv. Weil du hast sie für umsonst. Richtig. Wir wissen, wir haben darüber gesprochen, dass die Debitkarten, Mastercard und Co. sich von den unseren EC-Karten verabschieden werden. Ja. Und wir dann für die für die Kartenzahlung im Ausland eine Sonderkarte brauchen. Denn wir hatten das Thema bei deinem Schwiegervater? Nee, bei deinem Vater? Bei deinem Stiefvater? Genau. Mastercard, Visa-Card. Ja, die ist Änderung. Nicht mehr auf der EC-Karte ab 2027, glaube ich, drauf. Und dann heißt es im Ausland, in Deutschland mit Giropay zahlen und im Ausland ist die Karte, die wir nie mitkriegen, nicht mehr verfügbar auf unserer Karte. Ja. Aber egal, da werden wir noch drüber berichten, wenn es soweit ist. Das denke ich auch, ne? Haben wir denn irgendwie größere Themen? Ich meine, René hat angefangen, jetzt hast du angefangen, jetzt komme ich noch mit ein paar Themen. Ach, jetzt kommst du auch da. Dann sag was. So, und zwar. Soll ich ein Beat dazu machen? Ein Beat. Als erster Punkt kommt Urlaub buchen. Urlaub buchen ist ja so eine wunderbare, feine und einfache Sache. Natürlich, du kannst in dein bevorzugtes Reisebüro gehen und stellst aber, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, fest, ich glaube, das, was der da macht, das ist nichts anderes als auf dem Bildschirm gucken, ein paar Tasten drücken. Das kriege ich auch noch alleine hin. Da gibt es doch so wunderbare Websites mittlerweile. Hm. Hier die ganzen Reiseanbieter, um mal beim Beispiel Pauschalreisen zu bleiben, etc. Ja, da kannst du fliegen mit, was war das hier, TUI oder Expedia oder weg.de oder ja, Check24. Reisevermittler. Reisevermittler, meinetwegen. Ja, Reisevermittler, für dich kommt am Ende hinten deine Pauschalreise raus. Punkt. Ja. So. TUI ist ein Reiseveranstalter. Ja, da gibt es feine Unterschiede. Ja. Sehr gut. Vielen Dank für die Aufklärung. Na, jedenfalls haben wir genau das gemacht, uns zu Hause hingesetzt und haben gesagt, weißt du was, auch unsere bevorzugte Mitarbeiterin unseres bevorzugten Reisebüros hat da aufgehört, in wohlweislicher Voraussicht, weil das war bei einem, das Reisebüro war unten bei Karstadt drin, in Tempelhof, am Tempelhofer Damm, und dieses Karstadt hat auch zugemacht. Und dann standen wir da und dachten so, ja, suchen wir jetzt ein anderes Reisebüro? Nee, wir machen das jetzt mal selber. Und dann stellt man auch fest, wenn man selber macht, dann kann man gegebenenfalls sogar noch das ein oder andere Eurönchen irgendwie sparen. Klar, die Reisebüros müssen ja auch von irgendwas leben. Naja, jedenfalls, die eigentliche Anekdote ist eigentlich nur, wir haben uns was rausgesucht für unseren Jahreswechsel auf Teneriffa. Und wir hatten dort auch ein Hotel gefunden und der Zeitraum war okay und der Preis war okay. Und dann hieß es, wisst ihr was, lass uns doch mal eine Nacht drüber schlafen. Das ist jetzt ein ziemlicher Schnellschuss gewesen. Wir haben relativ zügig was gefunden. Wir schlafen jetzt noch mal drüber und dann gucken wir uns den nächsten Tag nochmal an. So, und dann kam der Preisalarm. Und der wusste mich per E-Mail darüber zu unterrichten, dass der Gesamtpreis dieser Reise irgendwie gefallen war. Das war jetzt nur ein kleiner Betrag, aber immerhin. Und daraufhin hatte meine Freundin dann Blut geleckt und sagte, nur dann warten wir jetzt noch mal ein paar Tage ab. Und das dicke Ende war selbstredend, dass die Reise dann ausgebucht war. Ich dachte, ich habe mich selten so geärgert, einfach über diese Gier, was so unnötig war. Der Preis war völlig in Ordnung, als wir es rausgesucht haben. Warum haben wir denn nicht sofort zugeschlagen, ja? Also ich habe da sehr tiefe Einblicke. Ich möchte jetzt keine Stunde damit füllen, aber ich kann dir sagen, es geht da auf dem Reisemarkt zu wie auf der Börse. Ja, das weiß ich ja. Ja, weil es gibt nämlich Stop-Sales. Wenn du so einen bestimmten Zeitpunkt nicht verkauft hast, dann werden die Reisen tatsächlich anderweitig oder die Hotels, das Hotel wird weg gewesen sein. Ja. Weil so läuft es nämlich. Das Hotel macht einen Vertrag mit dem Reiseveranstalter, der Reiseveranstalter mit dem Reisevermittler. Und Reisevermittler, um die Reisebüros mal in Schutz zu nehmen, die haben schon ihre Daseinsberechtigung gehabt, weil es gab ja früher diese Preisteilhefte, wenn du dich erinnerst, du hattest einen Reisekatalog und dazu war immer ein Heft, was voll war mit Tabellen. Aha. Und diese Preistabellen sind so mega komplex und die sind wirklich tageweise, ändert sich der Preis. Hm. Das heißt, das Reisebüro hat nichts anderes gemacht, als für den Zeitraum, den du aussuchst, weil du kriegst auch ab bestimmten Nächten ja Rabatt und so, der hat quasi aus diesen komplexen Tabellen einen Preis gemacht. Die Reise würde jeden Tag anders kosten, eigentlich, ne? Und ja, das ist heutzutage nicht mehr notwendig, weil du kannst es über Automaten, also irgendwelche Webseiten, ja locker berechnen lassen. Genau. Ne? Deswegen sieht man auch immer weniger Reisebüros. Ja. Ja. Und du hast recht, der Punkt, der dich so ärgert, dass die Gier nach dem günstigsten Preis dafür sorgt, dass dir letztendlich was durch die Lappen geht. Ja. Und nicht nur du hast ja den Preisalarm gekriegt, das werden ja noch andere gewesen sein und dann haben die anderen halt zugeschlagen. Ja. So, was ist jetzt neu von vorne anfangen mit Planen oder was ist die Konsequenz? Ja, die Geschichte ist schon zu Ende und sie hat glücklicherweise ein gutes Ende genommen, weil wir standen dann da und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, dann müssen wir einfach wieder von vorne anfangen. Okay, wir wollen auf die Kanarischen Inseln und dann wird es eben nicht Teneriffa. Oder besser gesagt, das Hotel ist jetzt nicht mehr verfügbar. Dann suchen wir uns jetzt in der Ortschaft, wo ich hin wollte, suchen wir uns jetzt ein anderes Hotel. Haben wir aber nichts gefunden, was uns angesprochen hat, zu dem entsprechenden Preis, den wir bereit waren, maximal dafür zu bezahlen. Also hat man die Suche ausgeweitet auf den Rest der Insel. Dann hat uns das immer noch nicht gefallen. Dann hat man weiter, was? Die Nachbarinsel als nächstes. Richtig. Das Nachbarland, der Nachbarkontingent. Die nächste Station mit dem Flieger. Und dann haben wir eine komplette Runde gedreht und sind doch wieder auf der ursprünglichen Insel gelandet, in dem ursprünglichen Ort, an einer anderen Ecke der ursprünglichen Ortschaft und ein viel besseres Hotel gefunden. Eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Ist immer so. Der Preis ist vergleichbar. Mhm. Wir kriegen ein tolles Hotel, das ist komplett neu gebaut worden, irgendwie dieses Jahr erst fertig geworden. Und es wird super. Danke fürs Zuhören, zurück ins Studio. Es gibt nicht den einen Weg. Nee. Ihr habt jetzt einen anderen genommen, ja. Aber ich kann dir, um deinen Spieltrieb anzuheizen, es gibt Last Minute, weil es ist tatsächlich so. Frühbucherrabatt, Last Minute, Rabatt, es gibt sogar Ultra Last Minute, es gibt First Minute, nur Ultra Marketing. First Minute. Ja, es ist tatsächlich so, aber du hast halt im Keim wirklich eine Garantie, also könntest jetzt auf Last Minute warten. Du meinst natürlich eine Garantie. Ja, und die Garantie ist leider nicht gegeben, dass du beim Last Minute was kriegst, weil ich wette, wenn du das Hotel gehst, werden Zimmer frei sein. Ja, ja, genau. Die wahrscheinlich irgendeinem anderen Reiseveranstalter gehören, weil die Zimmer werden ja auch verkauft. Ja. Oder es hat jemand storniert und plötzlich ist noch ein Kontingent. Aber ich bin eben noch so eine ältere Generation und wir haben einfach nicht die Chuzpe, einfach zu sagen, wir holen uns irgendwo einen billigen Flug, fliegen dahin und dann werden wir uns vor Ort irgendwas suchen. Das Risiko will ich gar nicht eingehen. Das ist ja mehr Stress als alles andere. Ja, aber die meisten Leute heutzutage machen das so. Wir sind ja zu dritt, wir können jetzt eine statistische Erhebung machen. Ja. Alle, die das eine so machen, heben mal. Repräsentative. Ja. So, also wir können sagen, von uns dreien sind knapp 150% der Meinung, wir machen das nicht. Also ich kann das, was René sagt, bestätigen. Also wenn ich mal in einem Hotel bin und dann die Rechnung bekomme, dann ist auch für jeden Tag irgendwie ein anderer Preis drin. Ist auch total krass, aber hängt damit wahrscheinlich zusammen. Nach der Auslastung und genau, ne? Wochenende. Ja, genau, Wochenende und Woche kostet halt anders. Ne? Und ich finde, das Thema passt ja auch so in das, was wir in der Vergangenheit schon immer hatten. Ne? Also der Wechsel, was ist jetzt besser? Eher online einzukaufen, in Anführungszeichen, oder eher doch den stationären Weg zu gehen. Aber klar, wenn der immer weniger wird, immer weniger zur Verfügung steht und immer weiter du gehen musst, um so ein Reisebüro zu finden, dann lässt das natürlich logischerweise nach. Ja. Der Einzelhandel ist am Arsch. Ja, wir haben es am heutigen Tag schon festgestellt. Just Music am Moritzplatz hat leider zu. Wir bedauern es. Karstadt am Alexanderplatz. Der Jasper, der Torschützenkaiser. Genau. Der checkt sich jetzt noch ordnungsgemäß aus. Ja, sehr vorbildlich. Aber was ist, also könntet, du hast ja jetzt schon gesagt, ne, du bist eher die von der älteren klassischen Generation, aber könntet ihr euch vorstellen, einfach den Koffer zu packen, zum Flughafen zu fahren und dort zu gucken? Nein. Wo ist jetzt was frei? Wo fliegen wir hin? Das passt nicht in mein strukturiertes. Nein, gerade mit Family. Ne? Unser Sicherheitsbedürfnis ist dafür zu groß. Ja. Das ist wohl wahr. So kann man es auch in kurzen Sätzen sagen. Es gibt immer den Trade-off zwischen Sicherheit und Freiheit. Und uns ist Sicherheit an der Stelle wichtiger. In anderen Worten, ihr seid einfach zu unflexibel. Nee, an der roten Ampel zum Beispiel bin ich total flexibel. Da gehe ich auch gerne mal bei der nicht passenden Farbe. Da hast du ja ein Thema aufgemacht. Nee, dann mache ich es gleich wieder zu. Ja. Was ich habe auch gar keine Vorbildfunktion. Nee, das Thema war okay, solange wieder wie der Begriff Straßenbahn nicht fällt, aber können wir weiterreden. Der Punkt ist, warum soll ich mir von einer Ampel, die den Verkehr gar nicht beobachtet, vorschreiben lassen, wenn ich über die Straße gehe? Ich mache es ja nicht, wenn da Autos fahren. Ich habe eine gute Ampel, ein gutes Beispiel. Ich kann es leider, ich würde es so gern zeigen, in Großburgwedel bei Hannover gibt es im Ortskern eine Ampel. Der Witz ist, die Straße ist fast so breit wie dieser Tisch. Ich habe aus Spaß mich mal an diese Ampel gestellt und habe auf die Ampel gehört. Ich kam mir so bescheuert vor, weil es einfach keinen Sinn macht, an einer Straße zu stehen, wo kein Verkehrsmittel fährt und dann auf diese Ampel zu hören. Nee, aber da gab es doch jetzt vor wenigen Wochen auch so eine Meldung, dass die, dass es eine Initiative gibt, dass man auch bei Rot über die Straße gehen darf. Ja, ich finde es prinzipiell nicht gut, weil es gibt genug Leute auf dieser Welt, die es nicht richtig einschätzen können. So ist die meisten von denen sind unter 1,50 Meter. Und von daher. Kleinwüchsige, geistig minder bemittelte Menschen, genannt Kinder. Ah ja, okay. Wollen wir bei dem Thema, Marc, du hast ja noch ein Thema da. Hast du ein Thema, was damit zu tun hat, dass stationärer Handel versus Onlinehandel? Ja, absolut. Darf ich über Amazon reden? Ja, das darfst du. Ja. Wolltest du doch. Ja. Jetzt kommt natürlich erstmal der Aufhänger. Und der Aufhänger heißt Mystery Box, Box, Box, Box. Oh. Ach du je. Ist denn das erlaubt? Nein. Ich habe eine Mystery Box gesehen. Für dich, Stefan, das ist. Ich weiß, was es ist, ja. Du weißt, was es ist. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Alles ich klar. Vertrete das die Hörerschaft, die es nicht weiß. Das passt zu deinem Preisalarmthema. Also, es ist ein großer, es sieht aus wie ein überdimensionaler Getränkeautomat oder meinetwegen Süßwarenautomat. Kennt man ja, steht auf den U-Bahnhöfen zum Beispiel. Und sowas, wie gesagt, etwas größer und etwas anders ausstaffiert. Und neben einer Edeka-Filiale in Schöneweide, entdeckt von Tina und mir und bestückt mit Rückläuferpäckchen. Niemand weiß, was da drin ist. Es wird auch behauptet vom Bestücker dieser Automaten, er wisse nicht, was da drin ist. Also das läuft so ab, dass jemand bestellt was online und es geht wieder zurück und die Firmen sagen dann, wir könnten das jetzt hier alles auspacken und gucken, was da drin ist und das neu verpacken und dann wieder verschicken, ist uns aber alle zu teuer. Deswegen sind sie ganz froh, dass es da so Firmen gibt, die sowas quasi in Tonnen gefasst aufkaufen. Oh, du hast doch noch 5000 Päckchen, nehme ich einfach mal, ist mir egal, was da drin ist. So, und der hat das Geschäftsmodell dahingehend erweitert, dass er gesagt hat, okay, ich nehme jetzt einfach diese Automaten und packe da wahllos diese Päckchen rein. Und die Leute können dann da zwischen 10 und, weiß ich nicht, 25 Euro bezahlen. Sehr gerne auch, nachdem sie vorher Alkohol zu sich genommen haben. Und dann ist der Spieltrieb besonders hoch. Und dann holt man sich da einfach so ein Überraschungsei raus. Und man hört auch schon von Geschichten, wo jemand gesagt hat, oh ja, ich habe da mal einen Zehner reingesteckt. Und dann kam da so ein kleines Päckchen raus und hui, war sogar ein iPhone drin. Ich glaube, das sind Geschichten. Ja. Also zwei Sachen. Diese Amazon, nur zwei? Diese Amazon Warehouse Deals gibt es ja auch. Das ist genau dasselbe. Du kaufst im Prinzip Rückläufer auf. Ja. Aber das machen auch einige YouTuber. An der Stelle sei mal empfohlen, ich glaube, Nerd Heaven heißen sie. Kommen hier aus dem Raum Brandenburg irgendwo. Die machen das regelmäßig, dass sie irgendwelche Boxen, Paletten kaufen. Ja, genau. Und die kaufen die aber nicht bei Amazon direkt, sondern die kaufen die über eBay. Das heißt, die sind schon mal durch eine Hand gegangen. Kannst du wetten, da ist nichts Brauchbares drin. Der tolle Effekt ist aber, dass du, und das glaube ich, das triggert ein, durch so eine Box wühlen kannst. Die Neugier. Da drin sein und so. Ja, das ist so aber wie Schrott. Und sie sagen, nur Schrott, kauft das nicht, es ist nur Schrott. Oh, ich kriege gerade einen Anruf aus Italien. Ja, dann geh doch mal ran. Sono tedesco, normal Italiano, wir wollen hören. Hola? Abgelehnt. Achso. Gut. Mama mia. Jetzt muss ich gleich in meine Anrufliste gehen und den Anrufer blockieren. So, weil ich kenne niemanden in Italien. Toll. Was ist, wenn jetzt Tina aus Italien um Hilfe ruft? Ja. Das würde mich wundern, weil sie hat ihre Fortbildung jetzt in Erkner. Der und sollte sie mich jetzt aus Italien anrufen, dann würde ich sie fragen, mit wem sie wohl dort ist. Na, mit Luigi. Nee, mit genau, Luigi. Sagt, oder mit Mario. Ja, willst du deine Frau zurückhaben, musst du mir Geld geben. Ja. Pass auf, du musst mir Geld geben, damit ich sie nicht zurücknehme. Soll man nicht machen, ist aber interessant zuzugucken. Ich habe mir stundenlang so ein Videos angeschaut. Es ist ein Trend, der schon eine gewisse Zeit anhält. Es gibt diese Boxen oder gab diese Boxen eine Zeit lang zum Beispiel auch beim Mediamarkt für 20 Euro ungefähr. Und ob das jetzt Rückläufer waren, kann ich gar nicht so bestätigen, aber die Tests, die sie gemacht haben, war einfach, wie René schon sagt, das war... Da fand ich transparenter, das hat Mediamarkt auch gemacht, sie haben eine große Krabbelbox gehabt und haben da mal reingeworfen, die Rückläufer. Macht Just Music hat das übrigens auch gemacht, fand ich mal sehr cool. Die haben einfach diese Päckchen, so wie sie sind, in so eine Gitterbox reingestellt, haben raufgeschrieben, was drin ist, haben den Preis enorm gesenkt. Haben raufgeschrieben, was drin ist. Ja gut, sorry, das ist keine Mystery Box, weil da kommen wir nämlich, das ist ein anderer Punkt. In Deutschland ist das, glaube ich, nämlich gar nicht so legal. Wir erinnern uns an das Business Mystery Boxen. Kaufst die Katze im Sack. Genau. Und es gibt nämlich so eine Lootboxen. Ich weiß nicht, hießen die Lootboxen auch in der realen Welt? Es gibt so Anbieter, die so Nerd-Stuff verkaufen. Mhm. Wo du so jeden kannst ein Abo abschließen. Du kriegst jeden Monat so eine Kiste und du weißt nicht, was drin ist. Und dieses System war in Deutschland nicht erlaubt. Die mussten das umstellen, dass du wohl irgendwie siehst, was ungefähr drin ist. Es gibt sie unter verschiedenen Begriffen, glaube ich. Ne? Also diese kannst du im Internet bestellen. Waren auch nicht mehr erlaubt. Ja. Aha, die armen Kinder. Ich mochte Wundertüten als Kind. Aber das Ding ist, du kaufst... Dann ist das Überraschungsei da auch nicht erlaubt von Kinder. Na, ich weiß nicht, ob sie nicht anteasern, was drin ist. Doch, da steht ja drin, dass irgendein Spielzeug drin ist. Also da gibt es dann keine Überraschung. Wundertüte ja auch. Und in jedem siebten Ei gibt es immer eine Figur. Du weißt ja... Du weißt ja ganz genau, wie es rechtlich ist. Ja. Das ist ein schmaler Grat, auf dem man sich bewegt. Wenn du dann auf der richtigen Seite stehst mit einem Fuß, dann bist du schon wieder im legalen Bereich. Blöd. Weil der andere Fuß ist im nicht legalen Bereich. Ja. Und ich sagte schon, ich hasse Kriminelle. Ja, jetzt ist die Frage, und beschiss ist es erst, wenn du dabei erwischt wirst, ist mir schon klar. Ja. Trotzdem. Nein, das, die Sache ist das gar nicht so genau geklärt. Hier, Zufallsangebote, in Klammern Wundertüte ohne Bilder, Mysteryboxen und so weiter, bei denen der Verkäufer auswählt, was er sendet, ohne es dem Verkäufer mitzuteilen, sind verboten, da sie im Grunde eine Form des Glücksspiels und meist Betrug darstellen. Meist das ist die Betrug. Kurzfassung Aha. aus dem Google-Snippet. Muss ich Quelle angeben. Aha. Google-Snippet, ne, wenn du eine Frage stellst, oben. Ja, okay, aus welchem Land war der Google-Snippet? War in deutscher Sprache, muss deutsch sein. Ah, war in deutscher Sprache, kam aber aus Serbokroatien. Genau, das, es ist auf Reddit. Okay, gut. Siehst du, so also, töten wir uns langsam zur Wahrheit durch. Unser Fazit, nicht zu empfehlen. Oder? An der Stelle noch einen zweiten Tipp. Neben diesen Nerdhaven-Videos, Montana Black packt Koffer aus. Das ist ein ähnliches Ding und auch mega interessant. Koffer ist nämlich genau das Stichwort, nur um dann ganz kurz rein zu grätschen, weil es gibt ja immer wieder so Kofferversteigerungen. Ja, genau, Versteigerungen hier, was weiß ich, hier vom Fundbüro oder Polizei, sonst was. Also, nee, Fundbüro hauptsächlich, ja. Da kannst du BVG hingehen. Macht das regelmäßig. Genau. Wer? BVG. BVG, genau, sowas zum Beispiel. Oder von der Polizei. Oder was weiß ich, Sachen, die gepfändet wurden, etc. Ja. Und da wollte ich schon immer mal hingehen. Und da das ist ja im Prinzip genau dasselbe, weil du steigerst dann auf einen Koffer und weißt gar nicht, was drin ist. Ja, und das, ja, wie gesagt, da gibt es irgendeine rechtliche Situation, die das zulässt. Und auch das ist nicht zu empfehlen, weil der Montana Black hat das jetzt zwei, dreimal, glaube ich, gemacht. Und der ist schon nach dem ersten Mal zu der Erkenntnis gekommen, die müssen durch die Koffer vorneweg durchgehen und Zeug raussortieren. Teilweise hat er sogar das Gefühl, die Koffer wurden zusammengestellt, weil da niegelnagelneue Sachen drin sind. Gefaked. Ja, also kann ich sehr empfehlen, diese Videos, die sind sehr unterhaltsam und sie geben... Es ist Montana Black, wie kann es da unterhaltsam sein? Echt, ich finde den gut. Ja, echt? Ja. Na gut, Geschmäcker sind verschieden. Ja, Marc hat ja sowieso einen Aber das speziellen war jetzt Geschmack. Einer für und einer gegen Monte. Jetzt wurde mich noch Stefans Meinung. Ja, damit wir wissen, wie die Realität ist. Genau. Wir haben hier eine repräsentative Umfrage, Stefan. Jetzt stell dich hier nicht quer. Ich kann zudem nichts sagen, weil ich das nicht kenne. Du hast mit Sicherheit schon irgendwas von ihm gesehen. Da kommt man doch gar nicht dran vorbei. Nö. Gibt genug andere Möglichkeiten, sich den Tag zu versauen, wollte ich gerade sagen. Okay, ja, da haben wir schon. Also, ihr könnt ja selber entscheiden, guckt euch die Videos einfach an. Vielleicht muss man auch einmal die Erfahrung machen und dann kann man ja für sich einschätzen, ob das cool ist oder nicht. Aber es hat natürlich so ein Suchtpotenzial insgesamt. Ja, Suchtpotenzial. Ja, absolut. Das glaube ich ganz toll. Ich war sogar schon auf der Pferderennbahn. Ich bin komplett immun dagegen. Aber weißt du, wo das noch funktioniert? Und das ist ein Riesengeschäft bei so Booster-Packs. Booster-Packs. Das sind so das Karten sammeln. Bei den Sammelkarten gibt es das. Das gibt es bei den Panini-Aufklebern. Ich habe als Kind diese Panini-Turtle-Aufkleber-Tüten gekauft, um in mein Klebeheft voll zu kriegen. Und du kaufst eine Tüte, du weißt nur, es sind Aufkleber drin, du weißt nicht welche und du hoffst ganz toll, dass es die sind, die du noch nicht hast. Sammelkartenspiel das selber. Ja, Lego. Ja, das verstehe ich schon. Aber Booster-Pack klingt nach etwas Besonderem. Das ist doch einfach nur eine Packung mit Tüten. Das ist eine Tüte mit Packung. Nein, das ist eine Tüte mit Inhalt, du siehst ihn nicht. Und das geile Gefühl, ist ja das, wo du die Tüte aufmachst und das unbekannte Gesicht bekommt. Und ich glaube, das funktioniert bei diesen Koffern, das funktioniert bei diesem Warehouse. Aber ist es immer diese Komponente, ich weiß nicht, was drin ist? Oder sind es zum Beispiel auch Computerspiele, wenn ich jetzt irgendwie was freischalten muss, damit ich mehr machen kann und so. Das geht ja auch in eine ähnliche Richtung. Das ist das Thema Lootboxen. Ja. Computerspielen sind ja auch, glaube ich, verboten. Mhm. Und da ist aber ein anderer Grund, weil da geht es darum, dass das dafür genutzt wird, Gamification, um dich dir Geld aus der Tasche zu ziehen. Genau, richtig, ja. Das ist ein anderes Monetarisierung, Thema. Monetarisierung, ja. Wo es mir noch aufgefallen ist, du hast gerade irgendwas gesagt, Tüten rausziehen. Thalia oder andere Buchgeschäfte. Thalia. Die haben ja auch Bücher in Packpapier eingepackt und dann hat jemand mit Hand draufgeschrieben, dies ist ein interessanter Thriller mit Hast du schon mal gesehen? Nee. Müsst ihr mal die Augen aufhalten. Das ist so ein Ding, was ich super sympathisch finde, dass du verpackte Bücher im Laden hast, wo nur eine Notiz von dem Ladenverkäufer drauf, also von einer Verkäuferin drauf ist. Stationärer Handel, da haben wir es wieder. Und da, oder hier ist die... Ich verstehe es nicht. Du hast einen Buchladen im Thalia. Mhm. Warum? Eingewickelt. Oder bei Dussmann oder bei Hugendubel, weiß ich nicht, ob es da auch ist, hast du ein Buch, was eingepackt ist in Packpapier. Schon klar, damit man steht, nicht erkennt, was es ist. Und dann steht ein Hinweis drauf, ein Hinweis. Worum es so grob geht, ob es ein Thriller ist, ob es eine Liebesgeschichte ist. Ach so, oder so, das ist quasi so ein Lass-dich-überraschen-Buch. Genau, ja. Dann nimmst du das mit und ich glaube, auch das funktioniert richtig gut, weil du lässt dich halt überraschen. Leseratten sowieso, ja. Oder Sneak Peek beim Kino, in einen Kinofilm zu gehen. Ja, okay. Also Sneak Peek im Kino, das kann ich verstehen, aber jetzt bei Büchern. Boah. Halt mal die Augen auf. Also ist mir so. Nee, würde ich nicht machen. Bei Büchern würde ich es nicht machen. Beim Kino ist es aber anders, ne? So eine Sneak Preview ist doch im Kino so, hatte ich schon mal. Da kriegst du danach dann einen Fragebogen und unter Umständen ändert sich der Film ja noch deswegen. Das kann ja beim Buch eigentlich gar nicht passieren. Ja, weil du gehst ja im Kino, weißt nicht, was du bezahlt hast und guckst dann. Na ja, genau. Also es war ein Überraschungsfilm und hinterher wurden wir gefragt. Ob du gut fandst? Genau, weil da waren einige Szenen, wo wir dann gesagt haben, das hat ach so nicht gepasst. Aber okay, dann ist es, und der finale Film war ein bisschen anders. Ja, okay, aber das ist ein bisschen was anderes. Das ist eine Form des, das ist eine Form der Sneak Preview. Genau. Üblicherweise ist das etwas, das ist ein fertiger Film und das ist einfach so eine Überraschungsei-Geschichte. Das heißt, du gehst ins Kino, bezahlst und weißt nicht, welchen Film du vorgeführt bekommst. Und ich habe neulich im Spielkartenshop was bestellt und da gab es auch ein Mystery-Paket. Oh. Und da, das gab es in verschiedenen Abstufungen, entweder ein zufälliges Kartendeck oder eben zwei oder drei Kartendecks. Du weißt halt nicht, was du kaufst. Der Preis ist okay, das ist ein bisschen günstiger. Ich glaube, das ist dann das Game auch. Und wenn du da erstmal anfängst mit, kannst du, glaube ich, nicht aufhören. Suchtpotenzial. Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Ihr könnt es nachlesen, Gamification, Lootbox und dann wisst ihr, was da psychologisch hintersteckt. Spielst du noch das, oder nee, Magic? Magic, genau war das. Ja. Bist du immer noch fleißig dabei? Ja, aber das Tüten aufmachen, Magic the Gathering. Wenn das Tüten aufmachen, ist ja voll nicht so mein Ding. Nee. Also ich würde diesen Reiz, den hat es verloren, weil ich weiß, was diese Tüten kosten und ich weiß, wie viel Müll ist. Bist und dahinter das ist total cool. Ja. Es gibt Leute im Internet, die kaufen sich so eine Kisten, da kostet eine Kiste voll mit Karten 300 Euro. Die kaufen die und packen die vor der Kamera aus. Du hast dasselbe Gefühl quasi mit. Du hast die Karten nachher nicht, du hast die 300 Euro nicht bezahlt und der Typ sagt immer, macht das nicht nach, es ist kompletter Quatsch. Kauft euch die Karten lieber einzeln, statt per Zufall eine geschlossene Tüte zu kaufen und dann ist da nur Unsinn drin. Da muss man immun gegen sein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber das gibt's ja in Berlin noch an ganz vielen anderen Stellen. Ne? Du kannst dich ja an die Haltestelle stellen und dann lässt sich halt überraschen, ob überhaupt was kommt. Im Bus, ja. Scheiß einfach in den nächsten Bus. Einen habe ich auch schon aufgemacht, dann habe ich mich gewundert, wo der hinfährt. Ja. Habe ich auch schon oft gemacht. Du führst ein aufregendes Leben. Ist mir neulich erst passiert. Ich sehe so die Straße an mir vorbei und denke, wo bin ich? Ich war hier noch nie. Und da habe ich festgestellt, dass ich falsche Richtung. In den falschen Bus gestiegen. Oh Mann. Das ist mir zu Silvester passiert. Nicht letztes, ich glaube vorletztes Silvester, da war ich dann tatsächlich wirklich sehr betrunken und es war auch das Silvester, wo ich mich so leicht verletzt hatte und mein Fahrrad irgendwie halb kaputt gegangen war. Na jedenfalls hatte ich mich dann auch in der S-Bahn gesetzt, ich wusste, wo ich hin muss und wo ich umsteigen muss etc., hab dann aber in meinem Jum, ich glaube das ist ein Fachbegriff, Jum, habe ich dann einfach die entsprechenden Punkte verpasst, wo ich hätte umsteigen müssen und habe dann auch auf dem Fenster geguckt und habe gedacht, oh, alles Alter, ja. Jetzt musst du aber mal ein Auge zuhalten, damit du wieder was lesen kannst und mal gucken, wo du jetzt hier umsteigen musst, damit du überhaupt nochmal nach Hause kommst. Und diese Odyssee hat mir, glaube ich, 2 Stunden gekostet. Normalerweise bist du dann eine Dreiviertelstunde zu Hause. Der Vorteil der Ringbahn, da kannst du halt noch eine Runde fahren, dann ist das okay. Als ob die Ringbahn das ist mehrmals. Mir auf dem Ring ist mir jetzt auch schon passiert, nüchtern. Und es gibt Bahnen, die verlassen den Ring und die fahren logisch. Dann irgendwo hin. Das tun sie eigentlich fast alle. Ja. Na, die fahren ein paar Runden und dann verlassen sie den Ring. Nee, es gibt Bahnen, die 48 zum Beispiel, die fährt nicht auf dem Ring durch, die fährt ein Stück auf dem Ring. Die 48? Ich kenne keine 48. 46? Du meinst die S46, ja. Das ist ja auch nicht die Ringbahn. Nee, aber die fährt auf dem Ring. Und da bin ich mal eingestiegen in der Annahme, ich würde im Kreis fahren. Wir meinen aber die Ringbahn. Und plötzlich bin ich aus dem Kreis wie so eine Zentrifuge. Ringbahn gibt es eigentlich nur S41 und S42. Aber das ist die echte Ringbahn, aber auf dem Ring fährt er mehr. Aber es gibt keine Ringbahn, die wirklich einmal komplett den Ring durchfährt. Was? Es gibt sogar einen Podcast, der da in dem Ring läuft. Und es gibt sogar die Regel, dass man den Ring nicht einmal durchlaufen darf. Was? Mit der Fahrkarte, wenn du kein Einzelfahrschein. Aber natürlich fährt die Ringbahn ein paar Runden. Du musst in die kürzere Richtung fahren, ne? Die Ringbahn fährt ein paar Runden. Also ich hätte gesagt, irgendwie kurz bevor der Ring abgeschlossen wurde, wird der Zug rausgenommen, Pause. Ja, aus gesundheitlichen Gründen muss der Fahrer nach zwei Runden wechseln, sonst wird ihm schlecht. Weil hat man das selber. Genau, nee, er kriegt ja sonst einen Triesel. Immer links rum. Ich halte nicht mehr aus. Immer links rum. Der fährt dann die andere, der fährt immer eine Runde S42 und dann steigt dann die S41 perfekt. Und fährt andersrum zurück. Sonst hat er so einen Linkstrahl, wenn er auch steigt. Okay, wenn wir schon komisch dabei sind, die ist aber so. S42 fährt im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn? Das habe ich mich immer gefragt. Die 41 fährt im Uhrzeigersinn, die 42 gegen den Uhrzeigersinn. Das hat er geraten. Er hatte eine 50-50-Chance. Warte, jetzt machen wir eine Eselsbrücke draus. Die 41 fährt einmal die fährt im vom Uhrzeigersinn. Ostkreuz zum Treptower Park. Die 42 fährt zweimal im Uhrzeigersinn. Ganz tolle Eselsbrücke. Fährt zwangsfrei gegen den Uhrzeigersinn. Genau, die andere Richtung halt, ja. Zwiegen den Uhrzeigersinn fährt aber, sie. Wenn wir schon beim Thema Verkehr sind. Ja, zweimal die Woche. Nein. Okay, fahr ich auch. U-Bahn. Also, okay. Hast ja nochmal gerade die Kurve gekriegt. Nein, am 15. Dezember gibt es ein 100-jähriges Jubiläum von einem historischen Ort in Berlin, was mit Verkehr zu tun hat. Ich kann mich nur retten vor historischen Erlebnissen. Marc, als alter Abendschau-Gucker, vielleicht kann er sich dran erinnern. Marc. Und es ist in der Nähe da, wo du deine Weihnachtsfeier verbringst, am Potsdamer Platz. Es hat 7 Buchstaben. Genau. Nee, 5. Einer davon ist kein Kuh. Ja. Einer dieser Buchstaben. Was ist denn am Potsdamer Platz? Naja, die Ampel, die erste Ampel. Richtig. Die älteste Ampel. Die historische Berlins. Ampel, genau. Die älteste Ampel der Welt. Ja. Nein. Ja, selbstverständlich. Man ist sich nicht sicher. Man sagt die älteste Ampel Europas. Ich bin mir sicher. Man sagt die älteste Ampel Europas. Der Verkehrsturm. So heißt es. Ja. Das ist der Verkehrsturm. Er beleuchtet da. Wird 100 Jahre. Aber nicht der, weil wir wissen alle, dass das nur ein Rebuild ist. Ja. Ein Rebuild. Also wo ist eigentlich die gute deutsche Sprache geblieben in unserem Podcast? Ein Rebuild, ja. Ein Rebuild. Ja, wir sind halt Entwickler. Lootboxen. IT. Ja. Ja. Wir sind It-Boys. Nee, wir müssen auch mal das jüngere Publikum ansprechen. Du vielleicht. Ja. So. Marc ist da raus. Die jüngeren Leute sprechen mich doch auch nicht an. Ja, jetzt weiß auch warum. Ja, weil die so komisch rumlaufen, weil die so komische Sprache sprechen und so komische Klamotten tragen diese langen Wimpern und die künstlichen Fingernägel und diese Schuhe, Gott der Gerechte. Wir sind bei 66 Minuten. Ja, richtig. Ich auch. Wollen wir ganz kurz wolltest noch du jetzt Amazon? Noch, ja, ich wollte gerade sagen, du wolltest noch irgendwas über Amazon sagen. Ich muss unbedingt was über Amazon sagen. Und zwar Onlinehandel. Wie steht dir zu kaufen bei Amazon? Ist das gut oder schlecht? Ja, super. Ja, super. Es ist bequem. Eigentlich ist es doof, weil es den Einzelhandel kaputt macht, was ich überhaupt nicht toll finde. Aber Amazon ist dummerweise in immer mehr Fällen der super. Wer spricht? Ja. Der er Kuchen spricht, die Krümel am Pause. Also, Krümel. Es ist immer häufiger der einzige Anbieter, wo ich verlässlich das bekomme, was ich suche. Es ist convenient, sicher und hat eine große Auswahl. Könnte man das sagen? Ja. Es spricht schon wieder Englisch. Es ist, was heißt convenient auf Deutsch? Fühlt sich toll an. Nein, es heißt bequem. Bequem, ja. Fühlt sich toll an. Ja. Genau. Jetzt ist das Problem aber, dass Amazon bekannt ist dafür, dass es ein bisschen evil ist, ne? Ein bisschen teuflisch was böse. Bedeutet? Ah ja, okay. Ja. Und ich habe da zwei Doku-Tipps. Einmal auf AD Marktcheck die Dokumentation, wie Amazon die Preise steigen lässt. Ist eine Plus-Minus-Sendung vom SWR. Und dann gibt es noch eine Dokumentation auf Amazon Prime, nehme ich an. Nee, die gibt es ja nicht. Pass auf. Und in der Doku geht es nämlich um den Händlerzwang, was wir nämlich gar nicht sehen. Ich habe den Witz nicht verstanden. Ja, natürlich ist so eine Doku nicht auf Amazon. Das war ein Witz, ja. Die kann man garantiert nicht auf Amazon gucken. Viel zu lernen, ihr noch habt. Ja. Nee, und zwar geht es um den Händlerzwang. Wusstet ihr, dass wenn du ein Produkt bei Amazon verkaufst als Hersteller, dass du es nirgendwo anders günstiger verkaufen darfst als bei Amazon? Ja. Und wusstest du, dass Amazon natürlich sehr viele Gebühren nimmt und du dadurch gezwungen bist, um deinen Schnitt zu machen, bei Amazon eigentlich einen höheren Preis nehmen zu müssen? Das heißt, dein Preis steigt. Also du musst es zu einem höheren Preis verkaufen, damit du deinen Gewinn erzielst, den du willst. Mhm. Und jetzt kommt das, guckt euch die Doku an, da wird es im Detail erklärt. Wenn du das Produkt anderswo günstiger verkaufst, was macht Amazon dann? Schmeißt dich raus. Nummer eins. Und alternativ setzt es den Preis deines Produktes runter und verlangt von dir als Hersteller, also als Verkäufer, dass du es zu dem Preis verkaufst. Die Differenz. Die stellen dir das einfach in Rechnung. Klingt nach einem sittenwidrigen Vertrag. Das ist das nächste Thema. Das Kartellamt ist da dran an dem Thema, hat schon viele Verbote ausgesprochen. Amazon umgeht die immer clever. Ja, also ein Wettrüsten zwischen dem Kartellamt und Amazon. Schöne Geschichte für die den Beitrag nicht gucken wollen oder nicht gucken können, weil sie kein YouTube haben. Obwohl es ja kostenlos, ne? Kostenfrei. Es ist so, wenn es gibt Hersteller, die sagen, okay, wir gehen definitiv nicht zu Amazon. Was sie aber dann feststellen ist, dass für ihre Suchworte bei Amazon das Produkt Konkurrenzprodukte angeboten werden. Konkurrenzprodukte. Und das Ding ist, du kannst nichts dagegen tun. Wogegen du was tun kannst als Hersteller ist, wenn du in Google suchst und mit deinem Produktnamen und dann dein Amazon-Angebot angezeigt, dagegen kannst du vorgehen, aber innerhalb von Amazon kannst du nichts dagegen machen. Ich weiß jetzt nicht, was die Rechtsgrundlage dafür ist. Wir sind kein Jura-Podcast. Genau. So, die zweite Doku, die sich um Amazon handelt, ist auf The Morpheus heißt der Kanal. Und die heißt, ich hatte keine Ahnung, wie kaputt Amazon ist. Und da. Moment, du hast gesagt, The Morpheus ist ein Kanal. Ein Kanal bei YouTube. Ja, ein YouTube-Kanal. YouTube, genau. Okay. Genauso Morpheus wie ist der griechische Gott irgendwie des Schlafes. Irgendwie, ne? Ja, man den sagt, Eindruck macht er jetzt nicht. Also, nur damit die Leute wissen, welches Wort damit gemeint ist, damit sie wissen, wie es geschrieben wird, damit sie es finden. Ansonsten verlinken wir es auf berlin-podcast.de. Kann man machen. Erst ja. Die Stadt, dann der Podcast. Und dann das Ding. Genau. Nee, und da ist interessant folgende Masche. Vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt, ihr bestellt ein Produkt, das kommt an und dann ist das Produkt gar nicht in der erwarteten Qualität. Oh ja. Der Typ hat als Beispiel genommen USB-Sticks. Er sagt, oder Klodeckel. Dann pass auf, USB-Sticks, vielleicht illustriert das das sehr gut. Du kaufst einen 1 GB USB-Stick und dann steckst ihn rein und, nee, Quatsch, du kaufst einen 512 GB USB-Stick, steckst ihn rein, der hat nur einen. Und der Hintergrund ist der, es gibt Betrüger, die sehen ein Produkt auf Amazon und sagen, das kann ich in China produzieren, sieht genauso aus, hat dann nur 1 GB. Dann klicken die irgendwie in ihrem, sagen irgendwie hier, ich habe genau dasselbe Produkt und dann musst du deine USB-Sticks hinschicken. Dann schicken die diese günstigen USB-Sticks dahin und die werden in dieselbe dieselbe Warenlager gepackt wie die Original-USB-Sticks, weil es ja dasselbe Produkt ist. Das heißt, die Ware von zwei Verkäufern wird gemischt. So, jetzt kommt der Clou. Du bestellst jetzt einen USB-Stick und dann wird in das Lager gegriffen und wenn du Pech hast, erwischen die einen von diesen Fake-USB-Sticks. Wie blöd kann man sein? Und pass auf, jetzt kommt es noch besser. Jetzt sagt sich der Betrüger natürlich, ich habe ja nur 1 Euro bezahlt. Ich verkaufe die günstiger als der Originaltyp. Was passiert? Er landet in der sogenannten Buybox bei Amazon, weil was man auch nicht auf dem Schirm hat, ist, wenn du ein Produkt bei Amazon aufrufst, dann stecken da ganz, ganz viele verschiedene Händler. Und live gewinnt einer der Händler und wird oben angezeigt. Man hat immer das Gefühl, du klickst ein Amazon-Produkt an oder ein Amazon ein Produkt an und siehst dann einfach oben den Preis. Die Wahrheit ist, du siehst den günstigsten Händler. Und das kann jetzt der Betrüger sein. Weil er kann das Produkt ja viel günstiger anbieten, als der dafür richtig Geld bezahlt hat. So, und jetzt bestellst du und bekommst aber einen okayen USB-Stick. Weil es wird aus dem Lager gegriffen und dann erwischst du halt nee, die andersrum, dann hast du Glück gehabt. Da hast du Glück gehabt. Und das, das scheint bei Amazon Masche zu sein, sogar mit Markenklamotten. Das Adidas-Pullover und dann schicken Leute fake Adidas-Pullover hin. Aber da wollte ich vorhin schon mal einhaken, weil wo bestellt ihr bei Amazon? Achtet ihr drauf, dass die Ware von Amazon ist oder von einem Händler? Ja, weil ich das tatsächlich als Sicherheitsmerkmal sehe, genau. Wenn sie von Amazon ist und durch Amazon versandt wird. So sehe ich das auch. Das also ich achte da richtig drauf. Das ist ja nicht bei jedem Produkt, weil Amazon hat dann tatsächlich nicht alles. Richtig, ja. Ja. Und Amazon bietet ja eben nicht nur, verkauft ja nicht nur Ware, sondern sie bieten den Service an, den Verkauf abzuwickeln. Genau. Wie war es? Verkauf durch Blablabla, Versand durch Amazon, genau. Ne? Also das ist nochmal ein wichtiger Unterschied, den man, glaube ich, den Leuten nochmal näher bringen muss, weil das ist dann auch das Qualitätskriterium, ne? Wo auch man achten muss. Worauf achtet man noch, wenn man ein Produkt bei Amazon kauft? Nicht nur auf den Preis, sondern auch auf Bewertung? Ja, auch. Ja. Worauf guckt ihr bei der Bewertung? Sterne oder Anzahl? Sowohl als auch. Gemischt, ja. Genau. Ja. So, und genau da liegt der nächste Hase im Pfeffer begraben, denn viele dieser Bewertungen sind fake. Ja. Aber ich habe eine Lösung dafür gefunden, auch dank Morpheus, war wahrscheinlich auch in seinem Beitrag gewesen. Und zwar gibt es ein Plugin für eine Erweiterung, heißt es, eine Erweiterung für eine Extension. Ja. Aber jetzt entfernst du dich ja, weil Add-on. Bewertungen sind ja generell, das betrifft ja nicht nur Amazon, du musst immer bei Bewertungen vorsichtig sein. Und diese Extension ist ja nicht nur für Amazon, sondern genau, auch für andere Plattformen, ja. Die heißt also Reisen FakeSpot. Und da kannst du, wenn du die im Browser aktiv hast, siehst du in Amazon in dieser Buybox oben noch die FakeSpot-Bewertung in Sternen, also in Noten. Also du siehst Noten A bis F, wie vertraulich oder zuverlässig diese Bewertungen sind. Du kannst dann draufklicken und siehst dann im Detail das auseinandergenommen, wie die Bewertung sich zusammensetzt. Und da steht dann eben sowas drin wie, wir haben in den Kommentaren oder in den Bewertungen Muster erkannt, bestimmte. Diese Firma ist bekannt dafür, dass sie mit Fake-Bewertungen arbeitet. Und so weiter und so fort. Und das habe ich tatsächlich schon mit reingenommen in mein Kaufverhalten, weil ich hatte ein Produkt mit tausenden von guten Bewertungen und zu einem super günstigen Preis. Dieses Add-on für den Browser verlinken wir hoffentlich in den Shownotes. Das können wir sehr gerne machen. Weil es würde mich natürlich auch interessieren. Ja, kann ich. Also ich bin ein Amazon-Kunde. Ich brauche das. Ich bin da immer ein bisschen paranoiamäßig unterwegs bei diesen Add-ons, weil sie im Hintergrund natürlich auch Dinge machen. Deswegen schalte ich das natürlich nur ein, wenn du auf der Seite bist. Bei Amazon was gucke. Ja. Ja. Also eine sehr coole Sache. Und was mir bei Amazon auch negativ auffällt, ist dieses aggressive Werben für Amazon Prime. Ihr seid wahrscheinlich Prime-Kunden. Ja, genau. Und deswegen kriegen wir das nicht mehr. Es ist wirklich so, wenn du als normaler Mensch bei Amazon kaufst, dann kommt bei jedem Bestellvorgang eine Box ganz klein grau im Hintergrund gesetzt ist, ohne Amazon Premium-Vorteile fortsetzen und ganz groß 4,99 Euro Porto. Mhm. Und bei dem anderen steht jetzt kostenlos Pipapo. Genau. Und wenn du dann auf die 4,99 raufklickst, weil du es so machen willst, siehst du, dass dein Porto abgerechnet wird bei mittlerweile ja 39 Euro Mindestbestellwert. Genau. Und was ich auch interessant fand, du kannst Amazon-Bewertungen nur noch angucken. Das ist mir zumindest passiert, wenn du eingeloggt bist. Ich hatte neulich im Internet gesurft, wollte mir Amazon-Bewertungen angucken, klicke auf zeig mir mal die Bewertung, steht da, ich soll mich einloggen. Okay. Habe ich noch gar nicht gemerkt, weil ich eigentlich immer eingeloggt bin, ja. Deswegen merkt man es gar genau, nicht. Genau, genau. Ja. Also die Frage ist, wie lange füttern wir diesen Riesen noch? Haben wir eine Wahl? Hoffen wir darauf, dass Kartellrechte und andere aber die sind mittlerweile too big to fail. Wir sind dem auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und die Politik sind die einzigen, die Politik ist momentan das Einzige, was uns davor einigermaßen schützen kann. Das heißt, wir hoffen, dass die Mechanismen, die existieren, greifen. Ja. Weil wir mit unseren zwei Füßen, wir brauchen im Internet ja nur zwei Arme, weil wir mit unseren zwei Armen nicht die Macht haben, dagegen vorzugehen. Also es ist irgendwie wirklich. Ist irgendwie, also man sagt, also für mich ist es ein bisschen alternativlos, weil es funktioniert super, der Kundenservice ist mega, muss man einfach sagen. Und man kann natürlich dagegen sprechen, was so diese Umweltseite angeht. Ne? Also warum muss eine Ware am nächsten Tag geliefert werden? Muss es unbedingt so sein oder ist das vielleicht schlecht? Aber nee, das war bisher noch gar nicht das Thema. Naja, sondern gut, nur die Tatsache, dass du dort eben alles kriegst, was du willst. Ja. Aber es ist natürlich ein zusätzlicher Aspekt, genau, den du da reinbringst. Aber wenn du es jetzt vergleichst, du würdest es bei einem deutschen Versandhändler bestellen, ich sag mal, was gibt's da? Otto oder weiß ich. Da hast du halt ganz andere Bedingungen und die funktionieren halt nicht so gut. Und jetzt kommt das Ding, du kannst dir sicher sein, dass wenn es eine Ware ist, die jetzt vom Hersteller verkauft wird online, bei Otto wirst du es nicht günstiger finden, weil Amazon mit seiner Macht dafür gesorgt hat, die Doku sei nochmal erwähnt, wie Amazon die Preise steigen lässt, Amazon sorgt dafür, dass du es nur bei ihnen günstiger kriegst und sie garantieren es dir ja auch. Ich habe, glaube ich, irgendwo mal gesehen, du hast das Produkt irgendwo billiger gesehen, dann klicke hier. Jetzt denke ich, also so ein Petz-Werkzeug, das geht doch gar nicht darum, dass ich einen besseren Preis kriege. Und logisch, Amazon verkauft das ja gar nicht. Naja, aber es gibt ja auch Fälle, du hast was gekauft und kriegst dann eine Woche später eine Mail, hatte ich neulich auch. Wir haben festgestellt, dass der Preis für dein Produkt noch ein bisschen günstiger geworden ist. Und wir schreiben dir die Differenz gut. Habe ich auch schon oft gehabt. Gab es da nicht auch die Regelung, dass man die Preise aus der Vergangenheit sehen muss? weil da ja jetzt gerade zum Black Friday immer mit gespielt wurde, dass die Preise vorher künstlich hochgehen und dann runter. Ja, da weiß man nicht, ob das jetzt ein Mythos ist oder ob das. Nee, ich habe das, ich habe das schon gesehen. Ja. Ich habe der günstigste Preis vor so und so vielen Tagen war so und so stand. Das habe ich bei Amazon schon gesehen. Aber es ändert sich ja auch ständig in der Oberfläche. Ich weiß nicht, ob das auch wieder so ein Marketing-Trick war. Kann schon sein, ja. Also am Ende muss jeder seine Erfahrung machen und ich muss ehrlich sagen, bei mir sind die durchweg positiv bis jetzt. Kann ich nur bestätigen. Ja. Ja. Wie gesagt, bis auf die Sache mit dem Klodeckel. Dass genau das passiert, was du vorhin so beschrieben hast. Ein Billiganbieter hat irgendwo in Fernost einen hierzulande sehr hochwertigen und auch nicht ganz preiswerten Klodeckel nachbauen lassen, kommt über diese Schiene denn eben damit rein, jetzt liegt im selben Raum. Jetzt kennt man den Mechanismus. Und ja, denn sind wir. War es denn nachweislich ein falscher Klodeckel? Ja, also war ja, nachweislich jetzt fake zu erkennen? Ja, es war tatsächlich. Also sagen wir es mal so, der Klodeckel kam und wir haben den auch eine Weile benutzt. Details erspare ich euch. Auf die Schüsse. Und dann sind wir dann mal es hat sich irgendwie ergeben, dass wir im Baumarkt waren und dann so, ach guck mal, das ist ja unser Klodeckel. Und dann haben wir uns die Fotos mal genau angeguckt und ich sage, na mal guck mal, da ist ja da so das Firmenlogo da so eingestanzt. Ist das bei uns zu Hause auch? Und geguckt und festgestellt, nee, ist nicht. Das heißt, er konnte jetzt nicht mal im Nachgang was machen? Nee. Ich hätte ihn den verschissenen Klodeckel zurückgeschickt. Also ich glaube, Amazon weiß ja um die Problematik. Von daher denke ich auch, dass es relativ unkompliziert ist. Eben. Also den hast du nicht zurückgeschickt, ne? Nein. Ach so. Den hat man so schon. Ja, was soll er machen, wenn er da schon 10-mal drauf gesessen hat? Was da schon alles durchgelaufen ist. Ja, aber Amazon ist doch da super cool. Ja, wenn man sich. Amazon sagt, tun Sie alles, aber schicken Sie es nicht zurück. Also verschrotten Sie es selber. Wenn du dir die Warenrücksendung anguckst, wie gesagt, im Rahmen dieser YouTube-Serien oder so, da sind teilweise Leute, die schicken Sand zurück. Da sind. Ja. Ich hab Videos gesehen, der Golfball, der arschteure Golfbälle waren da in diesem Warehouse Retouren drin. Und er macht die Packung auf in dem YouTube-Video und sagt, ja, das sind Billig-Golfbälle. Ja. Da hat jemand einfach die Originalen rausgenommen und billige reingetan. Der hat elektrische Geräte ausgepackt, Küchengeräte. Sagt, ja, guck mal, das wurde jahrelang benutzt. Der hat einen da einfach gegen seins ausgetauscht und zurückgeschickt. Und es gibt Händler, ich weiß nicht, ob das auch im Zuge dieser Dokus war, Galaxus zum Beispiel. Ich habe selber da noch nicht gekauft. Ich habe mal geguckt. Das Angebot ist halt nicht wie bei Amazon so umfassend. Aber die gucken sich wohl jede Retoure ganz genau an. Sollte man ja von ausgehen. Weil es ja, aber überleg mal, was das die kosten würde. Ja, überleg, aber da würden sie ja sowas raus ja, aber filtern. Guck mal, das steht nicht im Verhältnis. Wenn du die Rücksendung wahrscheinlich gegenrechnest, gegen das Personal, was du bräuchtest, um die zu prüfen. Vielleicht muss man eine Preisgrenze einführen. Erst bei Produkten ab einem bestimmten Wert, die zurückgeschickt werden. Ja, sie wiegen ja offenbar auch. Also es scheinen ja schon so ein paar Automatismen zu haben. Und da merkt man wieder, die Maschine wird uns nicht so schnell überlegen sein. Das wird auch ein Wettrüsten sein, ja. So ist das. Gut. Das heißt, dieses Jahr noch bei Amazon einkaufen für Weihnachten? Weihnachtsgeschenke. Weihnachtsgeschenke gibt es nicht dieses Jahr. Es gibt keine Weihnachtsdeko, es gibt keine Weihnachtsgeschenke, es gibt nichts. Wir Weihnachten sind fällt weg. Aus. Ja. Weihnachten fällt Mark aus. Marc flüchtet. Genau. Aber ich flüchte hauptsächlich nicht vor Weihnachten, sondern vor Silvester. Weil? Denn nichts ist schlimmer als ein Silvester, was man in Berlin verbracht hat. Warum? Weil die hier regelmäßig jedes Jahr aufs neue Südbeirut spielen. Und damit fangen wir schon Mitte September an und das geht bis Mitte März und das ist, also bei uns in Neukölln, da habe ich, nee, also lass mich in Frieden. Ja, stimmt, Neukölln ist da ein bisschen bekannt für. Obwohl ich bin der Meinung, dass es die Jahre abgenommen hat. Nein. Ich, mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Nein, du bist nicht dieser Meinung, wollte ich damit sagen. Gibt es denn dieses Jahr schon Änderungen für Silvester, Feuerwerk und Pipapo? Ob es was gibt? Änderungen. Wieder Verbotszonen. Nur Verbotszonen. Mehr wird nicht passieren. Also ich. Warum nicht? Was soll passieren? Ich habe gefragt, warum nicht? Privatfeuerwerk verbieten. Na, weil jetzt das nicht so einfach ist, zu sagen, die ganze Stadt darf nicht böllern. Doch, es ist also einfach. Böllern ist ein Grundrecht. Genau, man muss einfach nur den Arsch in der Hose haben und das mal durchsetzen. Ja, ich finde auch, es gibt so viele Sachen, die sind nicht sinnvoll durchzusetzen. Ja, nützt ja nichts. Also was nützt das, wenn sie in Berlin Böllern verbieten? Wer soll es kontrollieren? Wer ist denn überall? Ja, man muss es erst mal verbieten. Ja, dafür gibt es Ordnungskräfte. Ja, es wird doch nicht alles kontrolliert, was verboten ist. Bei Rot über die Ampel gehen ist nicht erlaubt, ich mache es trotzdem. Nein, aber die Böllerverbotszone kontrolliert wird. Und wenn es kontrolliert, ja, aber nicht in dem Maße. Ja, genau, es wird nicht jeder dabei erwischt. Aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Ich muss doch erst mal loslaufen. Ich kann doch nicht die ganze Zeit stehen bleiben und sagen, mal gucken, ob sich das Wetter noch ändert. Ich bin ja nicht oft Marc seiner Meinung, aber da stehe ich voll hinter dir. Vielen Dank. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Wir sollten zum Witzbattle übergehen. Ja, also diesmal hatte ich in meiner näheren Bekanntschaft extra geteasert, dass es diesmal endlich um die Wechselportale geht, auf die wir uns alle schon seit Wochen vorbereitet haben. Und wieder sind wir nicht dazu gekommen. Ganz toll. Schön, dass ihr trotzdem bis zum Ende zugehört habt. Schön, dass er für mich redet. Wie heißt deine Bekanntschaft? Was weiß ich. Okay, darf er nicht sagen. An Marx Bekanntschaft, wir haben was ganz Spezielles vorbereitet, als Entschuldigung. Haben Stefan hat ein Gedicht. Was? Mach ein Gedicht für die Bekanntschaft. Davon weiß ich ja nichts. Ein Lied. Kannst du irgendwas summen? Ich bin total unspontan und kreativ. Jetzt zieh dein Tütü an und singe. Los. Nein. Los, wir machen jetzt das Witzbattle. Okay, also. Witzbattle. Und der Marc fängt an. Liebe Leute da draußen, wir haben es versucht. Ja. Also, freut euch auf die nächste Folge in 14 Tagen mit sehr viel Wechselportalen und Artverwandten. Na, das werden wir erstmal sehen. Und bis dahin gibt es erstmal Runde 1. Ein paar schlechte Witze in unserem altbekannten Witz. Die Leute warten, Marc. Ja, ich muss ja erstmal hier was finden. Du, sag nicht immer zu mir, komm zum Punkt, dann komm selber zum Punkt. Alles klar. Los jetzt. Höre und staune. Ja. Oh, du kannst die Brille zum Lesen absetzen. Eines Tages steht der Biker, der auf einer Insel gestrandet ist, mal wieder am Ufer und schaut hinaus auf den Ozean. Da sieht er etwas am Horizont, das offensichtlich immer näher kommt. Also das ist mal kein Schiff, meint er zu sich selbst. Es kommt näher und näher. Nach einem Floß sieht es auch nicht aus, sagt er leiser. Dann taucht aus den Fluten eine umwerfende Blondine auf. Sie trägt einen Taucheranzug und eine komplette Tauchausrüstung auch noch. Sie geht auf den Biker zu und fragt, sag mal, Schätzelein, wann hattest du das letzte Mal eine schöne Zigarette? Ach, sagt er, vor 10 Jahren, so lange bin ich schon hier. Mhm. Dann geht sie auf ihn zu, öffnet die linke Beintasche ihres Taucheranzugs und reicht ihm eine Packung, eine trockene Packung, frischer Zigaretten. Der Mann nimmt eine Zigarette daraus, zündet sie sich an, nimmt einen tiefen Zug und sagt, oh Mann, tut das gut. Und dann scheint die Blondine ganz zufrieden zu sein, schaut ihn an und fragt ihn nun, und wann hattest du das letzte Mal so einen richtig guten Whisky getrunken? Oh, sagt er, das waren auch so 10 Jahre. So lange bin ich jetzt hier. Wieder öffnet sie eine ihrer wasserdichten Taschen des Taucheranzugs und holt einen Flachmann heraus, drückt ihn dem Biker in die Hand. Der nimmt einen kräftigen Schluck und sagt, oh verdammt, das tut gut. Nun greift die Blondine an den langen Reißverschluss an der Front ihres nassen Anzugs, der bis runter zu den Beinen läuft, und stellt die ultimative Frage. Sag mal, Keule, wann hattest du das letzte Mal so richtigen Spaß? Der Biker hüpft unruhig hin und her, öffnet den Mund und herauskommt, mein Gott, sag jetzt nicht, du hast auch noch ein Motorrad drinne. Okay, ich habe auch einen Blondinenwitz. Ist das eigentlich nur zeitgemäß? Nein. Nein. Gut, ich habe einen Witz über Rothaarige. Eine Rothaarige sitzt im Flugzeug in der ersten Klasse. Der Steward kommt und sagt zu ihr, entschuldigen Sie, Ihr Ticket ist für die Economy Class. Können Sie sich bitte umsetzen? Da sagt die Rothaarige, ich bin rothaarig, hübsch und ich bleibe hier. Der Steward versucht es noch weitere Male, aber die junge Dame bleibt stur. Und daraufhin geht er zum Kapitän. Der geht zu dieser rothaarigen Dame und flüstert ihr irgendwas ins Ohr. Die springt sofort auf und setzt sich nach hinten in die Economy Class. Und da fragt der Steward den Kapitän, was haben Sie ihr denn gesagt? Ja, ich habe ja gesagt, dass die erste Klasse nicht nach Mallorca fliegt. Genau. Eieiei. Kommt mir bekannt vor. Wenn du die Eier hast, dann verlink doch die Folge in den Show. Nee, ich weiß nicht, ob der im Podcast war oder ob ich den woanders. Ich höre noch andere Witze. Solange ich die Verlinkung nicht sehe, wird dieser Witz noch nie gelaufen sein. Wahrscheinlich, ne? Wichtiger Hinweis für euch, der Kurs Leben mit Enttäuschung fällt heute leider aus. Ja. Runde 2. Tja. Runde 2. Hat sich jemand gefragt, warum es Lebensgefährtin heißt? Der Begriff ist doch eindeutig von Lebensgefahr abgeleitet. Ja. Mhm. Steigerung von Lebensgefahr. So, eine ältere Dame kommt zum Arzt. Herr Doktor, ich habe immer solche Blähungen. Ihr kennt den, oder? Nee. Aber Gott sei Dank sind die leise und riechen nicht. Deswegen ist es nicht so schlimm, aber die sind schon echt unangenehm. Ja. Seit ich hier sitze, habe ich bestimmt schon 10 davon gehabt. Und jetzt machen wir mal einen Termin für einen. Da sagt der Arzt, warte. Da sagt der Arzt, ja, okay, pass auf, ich verschreibe Ihnen hier ein paar Tabletten und in einer Woche kommen Sie wieder. So, gesagt, getan. Eine Woche später kommt die Dame zurück und sagt, Herr Doktor, was haben Sie mir gegeben? Jetzt stinken meine Fürze richtig kräftig. Und dann sagt der Arzt, okay, alles klar, die Nase funktioniert. Nächste Woche kümmern wir uns um die Ohren. Genau. Den hast du aber schon mal. Ja. Nee, aber nicht ich. Doch. Mein Mund ist ja noch nicht gekommen. Aber ich Na gut. Wie heißt der älteste Taxifahrer der Welt? Ihr wisst es doch. Ja, Kinderwitz. Hau raus. Schlimmes, Herr Schlimmes. Denn schon in der Bibel heißt es, Schlimmes wird uns widerfahren. Und schon in der Bibel ist man Taxi. Richtig. Runde 3. Hey, wir sind hier nicht bei einer Witzbewertung. Also richtig. Das Niveau des Witzes wird hier nicht in Frage gestellt. Nee, alles gut. So, Runde. Das ist schon mal obligatorisch. Boy. Runde 3. Eine Frau wird zu Grabe getragen. Der Trauerzug ist mehrere hundert Meter lang. Ein Fremder kommt vorbei, sieht das, wundert sich über diese rege Anteilnahme. Er fragt den Witwer, was denn wohl passiert sei. Dieser erzählt ihm, dass seine Frau von seinem eigenen Hund totgebissen wurde. Macht der Fremder und fragt ihn, ob er ihm vielleicht diesen Hund wohl verkaufen würde. Daraufhin der Witwer, Sie sehen doch, wo das Ende der Schlange ist. Boah. Boah, ey. Ich? Ein Mann kommt völlig aufgelöst zum Arzt, zum Psychologen wohlgemerkt, und sagt, Herr Doktor, ich glaube, ich bin ein Hund. Da sagt der Psychologe zu ihm, seit wann haben Sie es? Ja, ich glaube, seit ich ein Welpe bin oder war. Der Arzt nickt ernst und meint, okay, dann legen Sie sich mal auf die Couch. Und der Mann darauf, wirklich? Juhu! Okay. Der Fußballer fragt den Schiedsrichter, wie heißt denn Ihr Hund? Da haben wir den Zusammenhang. Ich habe da gar keinen Hund. Oh, das tut mir leid. Blind und kein Hund. Okay, jetzt habe ich ihn auch verstanden. Eieieiei. So, ich glaube, das ist mein Bonus. Ein Bonuswitz. Ja, bitte. Einen könnte er. Bonusrunde. Also, früher begrüßte mich mein Hund mit lautem Gebell und meine Frau brachte mir dann noch ganz zärtlich die Hausschuhe und heute haben die beiden getauscht. Ich glaube, sowas hat Stefan gemacht. Aber. Nö, ich kannte sie noch nicht. Hast du vergessen? Genau. Ich bin dran. Ja. Ein Mann geht zum Arzt und sagt: Herr Doktor, ich habe so komische Schmerzen. Der Arzt: Wo genau? Immer da, wo ich hinfasse. Der Arzt bittet ihn, es vorzuführen. Der Mann fasst sich an den Kopf, schreit, aua. Er greift sich an die Schulter, aua. Er greift sich an den Bauch, aua. Der Arzt grinst und sagt, Ihr Finger ist gebrochen. Mhm. Macht Sinn. Oh yes. Okay. Eine junge Nonne fährt per Anhalter. Der Fahrer findet sie sehr sexy und nähert seine Hand ihrem Knie. Da flüstert sie, Pui. Psalm 90, Vers 5. Verstört hält der Fahrer inne. Zu Hause schlägt er die Bibel auf und liest, du bist auf dem richtigen Weg. Ja, ich kann nur empfehlen, wenn ihr diesen Witz mal weiter erzählen wollt, wiederholt diese Stelle. Ja. Das ist mehrmals passiert. Stefan wollte aufgrund der Zeit der vorangeschwollenen, vorangegangenen, der angeschwollenen Zeit, den Witz gut halten. Haben wir noch einen, Marc? Nein. Jetzt gibt es nur noch die Weisheit des Tages. Ich will noch abschließend einen erzählen. Oh, und zwar ganz schnell, ein Mann kauft einen entsprechenden Papagei, der jedoch ein großes Problem hat. Der flucht nämlich ständig. Hm. Um ihn zu erziehen, sperrt der Mann den Papagei ins Gefrierfach, holt ihn nach ein paar Minuten da raus. Der Papagei zitternd: Okay, ich habe verstanden, ich werde nie wieder fluchen, aber was hat eigentlich das Huhn verbrochen? Genau. Gut. Weisheit des Tages. Die lautet diesmal wie folgt. Ah ja, hier. Seifenblasen sind bunt und fragil, so wie das Leben. Mhm. Und ich möchte ergänzend dazu sagen, es sind nicht die Erfolge, aus denen wir lernen, sondern die Niederlagen. Was für ein Quatsch. Gut. Das kennt Marc nicht. In diesem Sinne. Ja, das war Folge 152. Ja, die war wieder pickepacke voll. Wir haben schon wieder überzogen. Richtig. Wenn wir noch 5 Minuten warten, dann können wir sehen, wie der Timer seinen Geist aufgibt. Wir wissen ja, was passiert. Genau. Wir haben dies Jahr noch eine Folge vor Weihnachten und zwei Folgen. Da ist das Jahr schon wieder rum, Leute. Schulden dir noch eine Aussage. Ja. Was? Achso, nö. Wir müssen gucken, wie wir das hinkriegen zeitlich. Ja, Aber für unsere Fans machen wir das. Wir zeichnen jetzt im Anschluss die restlichen Folgen des Jahres auf. Wissen wir doch gar nicht, was wir geschenkt haben. Ich sag nur, Silvestergala wurde im Juli aufgezeichnet. Das stimmt. Bei Sonnenschein, in kurzen Hosen. Ihr werdet euch wundern, warum die Leute in den Silvestergalas immer kurze Hosen anhaben. Genau. Gut. Das war's. Wir hören schön, uns dass ihr. Genau. Schön, wir dass sagen, ihr zugehört vielen habt. Dank. Und ich sage, Alexa, mach mir eine Stulle. Und hier sind die Outtakes. Hallo und herzlich. Wie gesagt, 15 Uhr, Ilona Christen, der Fernseher funktioniert nicht, aber das ist ja egal, weil ich lasse mir von einem kaputten Fernseher nicht vorzuschreiben, wann ich ins Bett zu gehen habe. Und um 15 Uhr schon mal nicht. Ja. Die haben ja gesagt, die wollen das Testbild wieder in der Nacht. Ja, wenn natürlich. Wenn kommt. Ja. Aber wenn es danach geht, müsste die Hälfte des Tages auch Testbild kommen. Ja. Und 50% der Sender müssten eingestellt werden. Ja, mindestens. 50% der Sender sind ja quasi wie Testbild. Ja. Es sieht aus wie Sau auf dem Tisch. Es ist nicht gerade sehr vorteilhaft, dass du jetzt ein Foto davon machst für die Nachwelt. Stefan fängt jetzt einfach an. Okay. Diese Folge wird keine Mystery Box. Hier sind wirklich nur gute Sachen drin. Apropos gute Sachen. Letzte Chance, noch ein paar gute Sachen zu sehen in Berlin. Ja, aber im Online-Handel, da ist die Tür immer offen. Können wir das bitte nochmal machen? Ja. Kann man so machen. Ja. Tun. Gut, in diesem Sinne, Kamera 1, tschüss. Ja, Kamera 2, tschüss. Und Kamera 3, Kamera 2 ist schon von alleine umgefallen. Genau. Bis zum nächsten Mal, tschüss.